Der Suche der verlorenen Wahrheit, Apokalyptikus Folge 3, die Schlüsselbegriffe. Wirklich, ihr seid die rechten Leute, und mit euch wird die Weisheit aussterben. Auch ich habe verstanden wie ihr, ich stehe nicht hinter euch zurück, und wer wüsste dies nicht? Zum Gespött für seine Gefährten wird der, der zu Gott rief, und er antwortete ihm, der Gerechte, der Rechtschaffene wird zum Gespött. Dem Unglück gebührt Verachtung, meint der Sichere, anstoß denen, deren Fuß wankt. Die Zelte der Verwüster haben Ruhe und Sicherheit gibt es für die, die Gott reizen, für den, der Gott in seine Hand führt. Aber frage doch das Vieh und es wird es dich lernen, oder die Vögel des Himmels, und sie werden dir es mitteilen, oder rede zu der Erde, und sie wird es dich lernen, und die Fischer des Meeres werden es dir erzählen. Wer erkennt nicht an all diesem, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat? In seiner Hand ist die Seele alles Lebendigen und der Lebensatem alles menschlichen Fleisches. Soll das Ohr nicht die Worte prüfen, wie der Gamen für sich die Speise kostet? Bei Greisen ist Weisheit und Einsicht bei hohem Alter. Bei ihm ist Weisheit und die Macht, seines Rat und Einsicht. Siehe, er reißt nieder und es wird nicht wieder gebaut. Er schließt über jemandem zu und es wird nicht wieder geöffnet. Siehe, er hemmt die Wasser und sie trocknen aus. Er lässt sie los und sie kehren das Land um. Bei ihm ist Kraft und Erfolg. Sein ist, wer irrt und wer irre führt. Er führt Ratgeber beraubt weg und Richter macht er zu Narren. Fesseln von Königen löst er auf und schlägt einen Gurt um ihre Hüften. Er führt Priester beraubt weg und alte Geschlechter bringt er zu Fall. Bewährten Sprechern entzieht er die Sprache und Alten nimmt er die Urteilskraft. Verachtung schüttet er auf Edle und den Gürtel der Starken lockert er. Er enthüllt Geheimnisvolles aus dem Dunkel und Finsternis zieht er ans Licht. Er macht Völker groß und vernichtet sie. Er breitet Völker aus und er leitet sie. Den Häuptern des Volkes im Land nimmt er den Mut, und in wecklosen Einöde lässt er sie umherirren. Sie tappen in der Finsternis, wo kein Licht ist, und er lässt sie umherirren wie einen Betrunkenen. Das Buch Hiob, Kapitel 12, in den Versen 2 bis 25. Kapitel 1. Herzlich willkommen in der dritten Folge der Vorträge Apokalyptikus, der Sucher der verlorenen Wahrheit, die verdrehten Wege zum Gott gerade biegt. Aus zwei vorherigen Folgen haben Sie viele unterschiedliche Aspekte des Glaubens kennengelernt. Ich habe Sie über den Ernst der Lage ausführlich informiert und die Problematik der Abtrünnigkeit von dem ursprünglichen Glauben deutlich dargestellt. Sie haben erfahren, wie wichtig es ist, selbst nach Gott zu suchen und ihm den nötigen Respekt und den Gehorsam als den Nachweis für unseren Glauben zu erweisen. Sie haben erfahren, dass nicht wir diejenigen sind, die irgendwelche Entscheidungen zu treffen haben, sondern dass zu Beginn der Zeit schon alles entschieden wurde. Wir sind auch nicht das Ziel des Angriffs, sondern nur der Mittel, um Satan zu bestrafen, was ich ausführlich erklären werde. Im Prolog habe ich darauf hingewiesen, dass wir die neutestamentlichen Schriften mit der größten Vorsicht betrachten sollten, weil, wie ich es in den nächsten Folgen beweisen werde, sie eine Art Landmine sind, durch die Welt Satans bald nicht nur die Beine verlieren wird, sondern auch den Kopf. Vor allem versuche ich aber auch die Wichtigkeit der Schriften des sogenannten Alten Bündnisses aufmerksam zu machen, weil sie die einzige Quelle jeglicher Information über Gott sind und eine Art eines religiösen Kodexes und Fibel, worüber auch die Apostel geschrieben haben. Sie haben auch die Sünde der schwersten Abtrünnigkeit von dem Glauben kennengelernt, die durch die weltlichen Religionen unter einem relativ unbedeutenden Begriff des Götzendienstes verschleiert wurde und die als eine Ehrung von jeglichen Werken menschlicher Hand zu verstehen ist. Egal wie wir es betrachten oder versuchen zu interpretieren, handelt es sich unbestritten um einen Verstoß gegen die Person des Schöpfers selbst, was nach seiner Interpretation das schwerste Vergehen gegen seine Person überhaupt ist. Es gibt also keinen Unterschied zwischen einer Person, die behauptet, dass Gott nicht existiert, also einem Atheisten, und einer Person, die an Gott mit ganzem Herzen glaubt, aber von einem Stück Holz oder einem Gemälde einer künstlerischen Darstellung von irgendjemandem oder irgendetwas niederkniet und es anbetet. Sie alle sind Gläubige Satans. Ich habe auch angedeutet, dass besonders das zweite Gebot, aber auch andere Gebote bezüglich der Person Gottes, ein unbestrittener Beweis dafür sind, dass wir kein Experiment einer hochentwickelten Rasse von Außerirdischen sind. Obwohl es sehr viele Hinweise auf eine Art Betreuung durch eine Art von Engeln oder etwas Ähnliches gibt, sind wir bestimmt keine Frucht einer Genmanipulation einer anderen materiellen Gattung. Sollte eine fremde Rasse unser Schöpfer sein, hätte sie es nicht verboten, ausschließlich den Israeliten die Objekte ihres Glaubens darzustellen. Alle Völker der Erde ehrten die Abbilder ihrer Gottheiten. Warum dürfen es die Israeliten nicht tun? Fazit: Sollte das der Fall sein, hätte es keinen Außerirdischen, egal wie groß sein Ego oder die Ziele wären, gestört, woran wir glauben und was wir anbeten, eben wenn es die Kloschlüsse sein sollte. Andres hat sich die Sache mit den Geboten bezüglich des Nächsters, wo jede unserer Handlung einen direkten Einfluss auf andere Mitglieder der Gesellschaft hat. In der kommenden Folge werde ich weitere unzählige Beispiele vorführen. Diese zeigen die grenzlose Liebe Gottes seinen Gläubigen gegenüber und seine Unterstützung an diejenigen, die nach ihm mit ganzem Herzen suchen, aber auch das konsequente Vorgehen den Ungehorsamen gegenüber. Ich werde es auch beweisen, wie wichtig es ist, nach der Wahrheit über den Schöpfer zu suchen, weil, wie man es behauptet, wer sucht, der nicht irrt, was bedeutet, dass er finden wird. Ich betone noch einmal, dass der Allmächtige die Welt in nur zwei Farben sieht. Was er als weiß wahrnimmt, ist auch weiß, und alles andere, was nicht weiß ist, ist automatisch schwarz. Es gibt keine Grautöne in seiner Welt. Der Schöpfer kennt keine Kompromisse. Die Ursachen dafür werden Sie schon bald verstehen. Der Weg, dem wir folgen sollten, wurde schon zu Beginn der Zeit festgelegt und die Form, ihn zu ehren, und das Bild eines Gläubigen sind unveränderlich und unangefochten. Unsere Absichten und unsere Vorstellungen sind somit ohne jegliche Bedeutung, weil wir der Lehm sind und er der Töpfer. Wir sind das Gras und er ist das Feuer. Ich habe auch angedeutet, dass wir unsere Welt nicht als die Krone der Schöpfung betrachten sollten, sondern als den Bauschutt nach dem Errichten der Welt des Himmels, also der nicht wahrnehmbaren Welt der Geister und Erscheinungen. Dazu besitzen wir die Heilige Schrift als eine Fibel für alle die, die den Schöpfer suchen. Dieses Bewusstsein erweist sich als sehr nützlich, weil wenn sie ihres eigenen Wertes und des Wertes der Welt, in der wir leben, bewusst sind, so wird es ihnen auch möglich sein, die Ereignisse aus unserer Geschichte sowie aus der Zukunft zu verstehen. Sie werden die Ursachen für all das verstehen, was sich schon in der Vergangenheit ereignet hat, was gegenwärtig passiert und was sich noch alles ereignen wird. Jehovah, denn der Ruhm in aller Ewigkeit, ist Gott der Ordnung und der Logik, was nicht schwer zu begreifen ist, wenn wir uns nur umsehen. Es ist gar nicht so schwer, seine Absichten und Taten kennenzulernen, wenn jemand ehrlich nach ihm sucht, weil er sie selbst offenbaren wird. Darum auch empfehle ich, die Heilige Schrift in die Hand zu nehmen oder sie als Audiodateien durchzuhören und die Leere der Welt aus dem Gehirn auszulöschen, um mit einem leeren Bewusstsein neu anfangen zu können. Das Ziel solches Handels ist immer das gleiche, und zwar das Kennenlernen der Lehre Gottes aus der ersten Hand und die Überprüfung jeglicher Information, die ich Ihnen zur Verfügung stelle. Die Schrift selbst wird Ihnen die richtige Interpretation der Fakten und Lehren offenbaren und nicht eine andere Person. Folgen Sie Ihrem Herzen und nicht dem manipulierten Verstand, eben wenn Sie den Eindruck haben, dass das, was zu Ihrem Unterbewusstsein durchdringt, komplett unterschiedlich von dem ist, was man Sie über Gott lehrte. Das Abrühren der Schrift wird den gefesselten Geist der Wahrheit, der in uns lebt, aufwecken. Es handelt sich um eine Form der Suche nach dem Schöpfer, die dazu nicht besonders viel Zeit in Anspruch nimmt und keine besondere Konzentration verlangt, weil in der Zeit wir doch unterschiedliche Tätigkeiten zu Hause oder am Arbeitsplatz ausführen können. Wenn wir was verpasst haben, fangen wir einfach von vorne an. Keiner, der so tut, wird je enttäuscht werden. Meine Damen und Herren, die heutige Folge endet den ersten, den einführenden Teil der Serie und wird einigen Schlüsselbegriffen des Glaubens gewidmet. Auf dem Fundament von mehreren Fragmenten der Schrift werden wir zum Beispiel den heiligen Sabbat, Schabbat, der als das vierte Gebot bekannt ist, ausführlich kennenlernen. Außerdem werden wir uns einen solchen Begriff wie der Pessach anschauen, der für unsere Erlösung besonders wichtig ist, weil es an den Tod des Sohnes Gottes erinnern sollte. Als nächstes Thema werden wir das Bündnis, das der Allmächtige mit Abraham geschlossen hat und welches er später mit David erneuerte, kennenlernen. Dieses Thema ist eine Art Einführung zu den nächsten Folgen der Serie, die sich mit solch wichtigen Problemen befassen, wie zum Beispiel die Notwendigkeit, nach der Erkenntnis zu suchen, die die Person Gottes selbst betrifft, aber auch die Fakten bezüglich der beiden Gesalbten Gottes vorstellt. Wir werden auch solche Begriffe wie die Auferstehung besprechen. Wir nehmen uns aber auch eine Stelle, die keiner von uns kennenlernen möchte, das heißt der Höhle, an. Wie ich schon vorhin getan habe, empfehle ich die Serie der Reihenfolge nach kennenzulernen, um die Zusammenhänge besser zu verstehen und die nötige Zeit für eigene Überlegungen darüber zu haben. Außerdem beinhaltet jede Folge Lehren und Fakten oder bespricht Prophezeiungen, und wenn jemand anfängt, von Folge zu springen, wird nicht verstehen, worüber ich berichte. Eine solche Person wird sich an das schon zuvor Erklärte nicht erinnern können, weil sie es niemals hörte. Genug für den Anfang, wir gehen zum ersten Thema, das heißt zum heiligen Sabbat, Schabbat, über. Der Sabbat ist als die Krönung des Werkes der göttlichen Schöpfung zu verstehen. Über die Beendigung des Werkes der Schöpfung lesen wir in dem ersten Buch Mose im Kapitel 2 in den Versen 1 bis 3. So wurde der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Die Beschreibung stellt uns eine Art von Fest nach der Beendigung der schöpferischen Woche Gottes dar. Der Wille des Allmächtigen ist, dass jeder Mensch als ein Geschöpf Gottes diesen Tag als Tag der Ausruhe nach einer Woche Arbeit feiern sollte. Wir sollen es also nicht für uns, sondern es für den Allerheiligsten tun, um ihm den Respekt und Dank zu erweisen. Es ist unsere Pflicht, die aus der Sicht des Menschen nicht allzu schwer zu erfüllen sein sollte. Die freie Zeit sollte für die Erholung und die Annäherung an die Person des Schöpfers angewandt werden. Gott hat den siebten Tag geheiligt und ihn als den letzten Tag der Woche festgelegt, was eine Definition der Reihenfolge einer Woche, also eines Kalenders für alle Völker der Erde ist. Diese Pflicht betraf auch die Israeliten, das auserwählte Volk, das den siebten Tag feiern sollte. Die Hebräer nahmen den Begriff Sabbat an, der als Tag der Ruhe und Erholung zu verstehen ist, was den Verweis auf den Samstag ist. Seitdem sollten alle Gläubigen Gottes den wöchentlichen Feiertag am Samstag feiern. Ich erinnere, dass die Einhaltung des Sabbats das vierte Gebot des Bundes ist und die Person des Schöpfers selbst betrifft. Die Welt der Ketzer hat sich im 4. Jahrhundert entschieden, den Sabbat und was damit verbunden ist, die göttliche Ordnung der Woche, niederzutreten und hat seinen eigenen siebten Tag eingeführt. Es handelt sich um den Sonntag, der erste Wochentag zu damaligen Zeit gewesen ist. An diesem Tag hat man die von dem Propheten Daniel vorausgesagte Änderung des göttlichen Kalenders durchgeführt. Dieses Thema habe ich, wie Sie sich schon denken können, in weiteren Folgen ausführlich besprochen. Schauen wir mal nach, was der Allmächtige selbst über seinen Sabbat hält. Schließlich handelt es sich um einen Feiertag, der ihm persönlich gewidmet sein sollte. Kapitel 2. Die erste Anordnung zu diesem Thema finden wir im zweiten Buch Mose im Kapitel 20, in den Versen 8 bis 11, wo sie in der Form von dem vierten Gebot des Bündnisses sogleich auch drei vorherige Gebote der Person des Schöpfers gewidmet ist. Wie ich es schon erwähnt habe, sind die Gebote, die die Person Vaters betreffen, die allerwichtigsten zwischen den Geboten des Bundes, was auch mehrmals der Sohn Gottes angedeutet hat, obwohl alle gleich zu erfüllen sind. Gerade eines von solchen Geboten ist die Einhaltung des Sabbats, was in heutiger Zeit sehr schwer und manchmal unmöglich zu realisieren ist. Ich erinnere auch, dass bis zum 19. Jahrhundert, als in England die ersten Arbeitsrechte eingeführt wurden, unter anderem auch ein Recht auf einen freien Samstag, als ein sogenannter Weekend die Arbeitszeit volle 6 Tage betrug und Samstag ein normaler Arbeitstag war. Das 4. Gebot klingt folgendes. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Schon aus dem ersten Fragment geht deutlich hervor, dass dieses Gebot nicht nur die Israeliten betraf, sondern jeden, der an den gleichen Gott glaubt, weil wenn man an ihn glaubt, bedeutet doch, dass man auch alle seine Gesetze respektiert. Ein weiteres Beispiel ist die Aussage aus dem Kapitel 31 in den Versen 12 bis 18. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Du aber rede zu den Söhnen Israels und sage ihnen: Haltet nun ja meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Haltet also den Sabbat, denn heilig ist er euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden. Ja, jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, eine solche Seele, soll aus der Mitte seiner Völker ausgerottet werden. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am 7. Tag ist Sabbat, ein Tag völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der an dem Tag des Sabbats eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. So sollen denn die Söhne Israel den Sabbat halten, um den Sabbat in all ihren Generationen zu feiern, als ewigen Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, am 7. Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft. Und als er auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, gab er ihm die 2 Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafel, beschrieben mit dem Finger Gottes. Die Aussagen, dass derjenige, der den Sabbat nicht einhält, sterben muss, überlassen keinen Raum für Manöver, weil die Einführung des Sabbats jegliche Art der Abtrünnigkeit gleich und somit eine Sünde gegen die Person des Schöpfers selbst ist. Ein weiteres Beispiel betrifft die Übergabe der Anordnungen an die Israeliten und wir finden es im Kapitel 35 in den Versen 1 bis 3. Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Söhne Israel und sagte zu ihnen: Das sind die Worte, die der Herr zu tun geboten hat. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber den 7. Tag sollt ihr heilig halten. Er sei euch ein ganz feierlicher Sabbat für den Herrn. Jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Ihr dürft am Sabbattag in all euren Wohnsitzen kein Feuer anzünden. Die Aussage deutet darauf hin, dass eben die Mahlzeiten sollten schon am vorherigen Tag vorbereitet werden. Diese Anordnung erklärt sehr deutlich das Fragment aus dem Kapitel 16 in den Versen 22 bis 31, welchen ich mich zu diesem Zweck bedienen möchte. Und es geschah am 6. Tag, da sammelten sie das Doppelte an Brot, 2 Gomer für jeden Einzelnen. Da kamen alle Fürsten der Gemeinde und berichteten es Mose. Er sagte nun zu ihnen: Dies ist es, was der Herr geredet hat. Morgen ist eine Sabbatfeier, ein heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, backt, und was ihr kochen wollt, kocht. Alles aber, was übrig bleibt, legt für euch zurück zur Aufbewahrung bis zum nächsten Morgen. Da legten sie es zurück bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hat, und es wurde nicht stinkend und es kam kein Wurm hinein. Mose sagte: Esst es heute, denn heute ist ein Sabbat für den Herrn. Heute werdet ihr auf dem Feld nichts finden. 6 Tage sollt ihr es sammeln, aber am 7. Tag ist Sabbat, da gibt es nicht. Aber am 7. Tag geschah es, dass dennoch einige vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, doch sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose: Wie lange habt ihr euch nun schon geweigert, meine Gebote und Gesetze zu halten? Seht, weil euch der Herr den Sabbat gegeben hat, darum gibt es euch am 6. Tag Brot für 2 Tage. So bleibe nur jeder von euch daheim, niemand verlasse am 7. Tag seinen Lagerplatz. So ruhte denn das Volk am 7. Tag. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Manna, und es war weiß wie Koriandersamen und sein Geschmack wie Kuchen mit Honig. Das Beispiel erklärt deutlich, wie man die Anordnung, die Einhaltung des Sabbats verstehen sollte. Die Mahlzeiten sollten schon am Freitagabend vorbereitet werden. Diese sowie auch andere Beispiele zeigen die Ordnung in Gottes Denkweise und in seiner Welt. Alles ist bis ins Detail geordnet. Die nächste Aussage zu diesem Thema liefert uns das Kapitel 23 in den Versen 2 bis 3. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese. 6 Tage soll man Arbeit tun, aber am 7. Tag ist ein ganz feierlicher Sabbat, eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun, es ist ein Sabbat für den Herrn in all euren Wohnsitzen. Und jetzt die andere Version der Aussage, die ich der Einheitsübersetzung, also der katholischen Übersetzung, entnommen habe. Der Herr sprach zu Mose, rede zu den Israeliten und sag zu ihnen, die Feste des Herrn, die ihr als Tage heiliger Versammlung ausrufen sollt, sind folgende. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist vollständiger Ruhetag. Ein Tag heiliger Versammlung, an dem ihr keinerlei Arbeit verrichten dürft. Es ist ein Feiertag zu Ehren des Herrn überall, wo ihr wohnt. In beiden Fällen benutzt die Schrift den Begriff meine heiligen Feste, meine heilige Versammlung, was auf die Besonderheit des Sabbats hindeutet, der den anderen Wochentagen übergeordnet ist. Beide Fragmente beschreiben den gleichen Tag, aber auf komplett unterschiedliche Weise. Die Einheitsübersetzung verzichtete auf die originale Nennung des 7. Tages als der Sabbat, was allerdings die anderssprachigen Versionen der katholischen Ausgabe, wie zum Beispiel polnische, nicht tun. Dieser Tag, weil es etwas Heiliges darstellt, ist somit ein konstanter und ein unveränderlicher Wert des Glaubens. Was anderes kann man denn als heilig bezeichnen? Heilig ist die gesamte Ordnung Gottes. Behalten Sie den Schluss in Erinnerung, weil es eine wichtige Rolle in den Prophezeiungen Daniels spielt, die diese Art der Abtrünnigkeit voraussagten, die das sogenannte kleine Horn, anders, der spätere Mensch der Gesetzwidrigkeit darstellt, in die Tat umsetzen soll. Dieser wurde absichtlich, um die Wahrheit zu vertuschen, mit dem altbekannten Begriff des Antichristen ausgetauscht. Ein drastisches Beispiel der Nicht-Einhaltung des Sabbats, das ich schon mal benutzt habe, finden wir im 4. Buch Mosche im Kapitel 15 in den Versen 32 bis 36. Und als die Söhne Israel in der Wüste waren, da fanden sie einen Mann, der am Sabbattag Holz auflas. Und die ihn gefunden hatten, wie er Holz auflas, brachten ihn zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde. Und sie legten ihn in Gewahrsam, denn es war nicht genau bestimmt, was mit ihm getan werden sollte. Da sprach der Herr zu Mose, der Mann soll unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen. Da führte ihn die ganze Gemeinde vor das Lager hinaus und sie steinigten ihn, dass er starb, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Vielleicht klingt es grausam, aber Gott ist in Bewahrung seiner Gesetze nicht nur uns gegenüber absolut konsequent, eben wenn Mosche es getan hätte, wäre er auch gesteinigt. Gott nimmt keine Rücksicht auf die Person, weil für ihn wir alle gleich sind. Er ist genauso streng sich selbst gegenüber, wie gegenüber allen anderen, was ich es auch nachweisen werde. Kapitel 3. Ich habe jetzt für Sie ein besonderes Fragment, das zwar nicht nur über die Einhaltung des Sabbats berichtet, sondern vielmehr von der Gerechtigkeit Gottes in Bezug auf alle, die ihm dienen wollen. Wir finden es im Buch Jesaja im Kapitel 56 in den Versen 1 bis 7. So spricht der Herr, wahre das Recht und üb Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es kommt und meine Gerechtigkeit, dass sie geoffenbart wird. Glücklich der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Und der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate bewahren, und das erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihn zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihn zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Betthaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Betthaus genannt werden für alle Völker. Wir haben hier ohne irgendwelchen Zweifel mit dem Beispiel einer besonderen Art, das nicht direkt den Sabbat betrifft, sondern vielmehr Gerechtigkeit Gottes in Bezug auf Heiden wie uns zu tun. Wir haben also sehr große Chance, als Gottes Kinder anerkannt zu werden. Darum auch lehrte der Sohn Gottes seine Schüler, genau wie im Evangelium nach Lukas, im Kapitel 13 in den Versen 29 bis 30. Und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden, und es sind Erste, die Letzten sein werden. Das Beispiel aus dem Buch Jesaja ist definitiv die Urquelle für diese Lehre. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel, das den Sabbat, aber auch das Fasten betrifft, was wir auch in dieser Folge besprechen werden, finden wir im Kapitel 58 in den Versen 3 bis 14 des gleichen Buches. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht. Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr eure Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr und um mit gottloser Faust zu schlagen. Zurzeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zu gehört brechet. Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwas wie dies, ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu beten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass sie jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot mit Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bekleidest und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenrute und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden, und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Ort der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, die Grundmauer vergangener Generationen wirst du aufrichten. Und du wirst genannt werden, Vermaurer von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig. Und wenn du ihn ehrst, so dass du nicht deine Gänge machst, deinem Geschäft nachgehst und eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben und ich werde dich Ehren fahren lassen auf den Höhen der Erde und werde dich preisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat geredet. Das Beispiel zeigt deutlich den Sichtpunkt Gottes auf die Angelegenheiten seines Sabbats und des Fastens. Wie zu erkennen ist, unterscheidet sich die Interpretation dieser Begriffe des Glaubens völlig von den allgemein bekannten und den angewandten Lehren und den menschlichen Traditionen, in denen man den Körper als etwas Schwaches und Gottloses züchtigt, man aber über den Geist eines Menschen nachzudenken vergisst. Eine solche Einstellung betrifft generell beide Angelegenheiten. Als Gott im 10. Vers das Licht erwähnt, meint er bestimmt die Helligkeit, die den Weg zum Königreich Gottes erleuchtet, das durch den Sohn Gottes angekündigt wurde. Das nächste Beispiel, das ich mich bedienen werde, liefert uns das Kapitel 66 in den Versen 22 bis 24 des gleichen Buches. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spricht der Herr, so werden eure Nachkommen und eure Name bestehen. Und es wird geschehen, Neumond für Neumond und Sabbat für Sabbat wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen, und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Die Strenge der Aussage lässt eher keine Illusion in Bezug auf die Notwendigkeit der Einhaltung des Sabbats. Auch der Prophet Hesekiel hat klare Aussagen über den Sabbat vom Gott bekommen. Im Kapitel 20 in den Versen 15-21 prophezeite er auf folgende Weise: Doch auch erhob ich ihnen meine Hand in der Wüste zum Schwur, dass ich sie nicht an das Land bringen würde, das ich ihnen gegeben habe, das von Milch und Honig überfließt, die Zierde ist unter allen Ländern, weil sie meine Rechtbestimmungen verwarfen und in meinen Ordnungen nicht lebten und meine Sabbate entweihten, denn ihr Herz lief ihren Götzen nach. Aber ich war ihretwegen betrübt, so dass ich sie nicht vernichtete, und ich machte mit ihnen kein Ende in der Wüste. Und ich sprach zu ihren Söhnen in der Wüste: Lebt nicht nach Ordnungen eurer Väter, und ihre Rechtbestimmungen bewahrt nicht, und mit ihren Götzen macht euch nicht unrein. Ich bin der Herr, euer Gott. Lebt in meinen Ordnungen und bewahrt meine Rechtbestimmungen und tut sie. Und heiligt meine Sabbate, damit sie zum Bundeszeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr erkennt, dass ich der Herr, euer Gott bin. Aber auch eure Söhne waren widerspenstig gegen mich. In meinen Ordnungen lebten sie nicht und meine Rechtbestimmungen bewahrten sie nicht, sie zu tun, durch die doch der Mensch, wenn er sie tut, lebt. Und meine Sabbate entweihten sie. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden in der Wüste. Wie wir erkennen können, sieht Gott den Sabbat genauso gleich wie alle anderen Gebote, die er uns gab. Die Israeliten erschraken jedoch nicht vor der Ankündigung einer harten Strafe, weil, wie es aus dem Vorwurf hervorgeht, haben sie die Sabbate entweiht und sind den Götzen nachgelaufen. Das Bedauern über die Entweihung des heiligen Tages Gottes finden wir im Buch Jeremia im Kapitel 17 in den Versen 21 bis 27. So spricht der Herr: Hütet euch beim eurem Leben, dass ihr am Tag des Sabbats keine Last tragt und durch die Tore Jerusalems hereinbringt. Und ihr sollt am Tag des Sabbats keine Last zu euren Häusern herausbringen und sollt keinerlei Arbeit tun, sondern heiligt den Tag des Sabbats, wie ich euren Vätern geboten habe. Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sie haben ihren Nacken verhärtet, um nicht zu hören und keine Zucht anzunehmen. Und es wird geschehen, wenn ihr wirklich auf mich hört, spricht der Herr, so dass ihr am Tag des Sabbats keine Last durch die Tore dieser Stadt hereinbringt und ihr den Tag des Sabbats heiligt, indem ihr keinerlei Arbeit an ihm tut, dann werden durch die Tore dieser Stadt Könige und Oberste einziehen, die auf dem Thron Davids sitzen, mit Wagen und Pferden fahren, sie und ihre Obersten, die Männer von Juda und die Bewohner von Jerusalem, und die Stadt wird ewig bewohnt werden. Dann werden Leute kommen aus den Städten Judas und aus den Gebirge und aus der Umgebung von Jerusalem, aus dem Land Benjamin, aus der Niederung, vom Gebirge und aus dem Süden, die Brandopfer, Schlachtopfer, Speiseopfer und Weinrauch bringen und die Lobopfer bringen in das Haus des Herrn. Wenn ihr aber nicht auf mich hört, den Tag des Sabbats heilig zu halten und keine Last tragen und nicht durch die Tore Jerusalems einzugehen am Tag des Sabbats, dann werde ich Feuer in seinen Toren anzünden und es wird die Paläste Jerusalems verzehren und nicht verlöschen. Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich bitte auf den Segen und auf den Fluch, die mit dem Mund von Mosche an das Volk Israel gerichtet wurden. Ich habe sie in der zweiten Folge zitiert. Aus der Geschichte Israels wissen wir, dass sie die Gebote Gottes nicht gehalten haben und wenn schon, dann nur scheinbar, worauf der Sohn Gottes mehrmals aufmerksam machte. Er ist jedoch von den Vorgesetzten des Volkes mit den Schuhsohlen der römischen Heiden niedergetreten worden. Sie haben zwar die Ausübung der Arbeit sowie auch jegliche Wanderungen am Sabbat scheinbar verboten, brachen aber alle anderen Anordnungen und Gesetze des Allerhöchsten. Ihre Väter haben sich für den Fluch entschieden, so das angesagte Feuer brennt zwischen ihnen in der ganzen Welt bis zum heutigen Tag. Es wird erst am Tag des Gerichtes erlöschen. Kapitel 4. Ich möchte jetzt meinem gut bekannten Brauch nachzugehen und zu den Schriften des Neuen Testaments wechseln. Als erstes Beispiel bezüglich des Sabbats werde ich ein Fragment aus dem Kapitel 2 in den Versen 23 bis 28 des Evangeliums nach Markus und seine verbreitete Version aus dem Kapitel 12 in den Versen 1 bis 14 des Evangeliums nach Matthäus vorführen. Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging und seine Jünger fingen an, ihm gehen die Ähren auszupflücken. Und die Pharisäer sagten zu ihm, sieh, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist? Und er spricht zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die bei ihm waren hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging zur Zeit Abiatas, des Hohenpriesters, und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch denen gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Das Evangelium nach Matthäus im Kapitel 12 in den Versen 1 bis 14. Zu jener Zeit ging er am Sabbat durch die Saaten, es hungerte aber seine Jünger und sie fingen an, Ähren auszupflücken und zu essen. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gesehen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester. Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Denn der Sohn des Menschen ist der Herr des Sabbats. Und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn anklagen könnten? Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch ist wohl unter euch, der ein Schaf hat und, wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel vorzüglicher ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann spricht er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten. Im vorgeführten Beispiel finden wir einige Unrichtigkeiten in Bezug auf die biblischen Fakten, die zum Beispiel durch den Propheten Samuel erwähnt wurden, weil das beschriebene Haus Gottes zu dem Zeitpunkt noch gar nicht existierte. Der Allmächtige hauste in einem Zelt und als sein Haus hat Gott immer seinen Tempel in Jerusalem bezeichnet. Der genannte Fall betraf Achimelech, der Priester von Nob war, der sich in der Stadt mit dem Zelt Gottes aufhielt. Für die Hilfe, die er David erteilte, haben er und 80 seiner Verwandten mit dem Leben bezahlt. Nur einer seiner Söhne, Abiata, hat das Gemetzel von Sauls Leuten überlebt und sich David angeschlossen. Wir haben hier ganz deutlich mit einer Unrichtigkeit zu tun, die uns darauf aufmerksam macht, dass der Autor eine bestimmt mündliche Überlieferung der Situation benutzte, jedoch nicht das ist wichtig. Der Sohn Gottes warf hier den Pharisäern und den Ältesten des Volkes die Verlogenheit und die unehrliche Interpretation des Gesetzes über den Sabbat vor. Um seine Absichten zu zeigen, hält er den Kranken als ein Zeichen der Erbarmung Gottes, welche er im Auftrag des Vaters mächtig war. Allerdings treffen wir hier, und zwar im Vers 8, erneut auf eine große Unrichtigkeit, weil er niemals eine Bezeichnung der Menschensohn, um diesen als den Herrn des Sabbats zu bezeichnen, weil solche Behauptung jeglicher Lehre Gottes widerspricht und eine Blasphemie, eine Gotteslästerung wäre, woran man erkennt, dass die sogenannten Väter der Kirche fleißig am Werk waren. In diesem Fall konnte er nur den Ausdruck Sohn Gottes benutzt haben, aber niemals der Menschensohn, weil es einen riesigen Unterschied ausmacht. Die Definition des Menschensohnes finden wir, wie schon mehrmals angedeutet, im Buch Jesaja, aber auch der Prophet Hesekiel wurde so vom Gott angesprochen. Der Menschensohn ist jeder von uns, der Sterbliche, der Mensch aus Fleisch und Blut, ob gläubig oder nicht. Er kann als solcher bestimmt nicht als der Herr über den Sabbat gestellt werden, weil die Schrift selbst solche Bezeichnung widerspricht. Wir sind das Gras und er das Feuer. Als er, der Sohn Gottes, sich selbst als den Herrn über dem Sabbat bestimmte, hat er das vierte Gebot vielleicht abgeschafft? Niemals, weil es nicht in der Absicht Gottes liegt. Denken wir doch darüber nach, als er behauptete, dass kein einziges Wort aus dem Gesetz an Wichtigkeit verliert, solange es Erde und den Himmel gibt. Nein, er hat uns einfach den Weg gezeigt, wie man den Sabbat in Bezug auf den Nächsten verstehen sollte. Er zeigte uns ganz deutlich, was wirklich der Wille Gottes ist, weil er das Buch Hosea aus dem Kapitel 6, Vers 6 zitierte. Denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Erinnern Sie sich an das Beispiel über das Fasten, was ich aus dem 58. Kapitel des Buchs Jesaja vorführte, das als Beispiel für unser tägliches Verhalten sein sollte. Der Sabbat sollte wie die Wonne, der Genuss der Barmherzigkeit, wie die Schmetterlinge im Bauch in Bezug auf die Person Gottes und unseren Nächsten sein. Wenn wir in diesem Geist weiterhin den Glauben wahrnehmen, denn jeder Tag unseres Lebens sollte zum Sabbat und zum Fastentag werden. Das ist der schmale Pfad, den wir folgen sollten. Das nächste Beispiel, wie Gott den Sabbat sieht, ist eine Aussage aus dem Evangelium nach Lukas, aus dem Kapitel 13, in den Versen 10 bis 17. Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte, und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Als aber er sie sah, rief er zu und sprach zu ihr, »Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche.« Und er legte ihr die Hand auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Der Synagogevorsteher aber, und willig, dass er am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge, »Sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lässt euch heilen und nicht am Tag des Sabbats.« Der Herr nun antwortete ihn und sprach, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und drängt ihn? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt, und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Das nächste Mal hat er die Verlogenheit der Vorgesetzten offengelegt und den richtigen Weg gezeigt. Ein ähnliches Beispiel finden wir im Evangelium nach Johannes im Kapitel 5 in den Versen 1 bis 17. Danach war ein Fest der Juden und er ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei der Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der fünf Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge Kranke, Blinde, Lahme, Dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn zu gewissen Zeit stieg ein Engel in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als er diesen Daligen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm war, spricht er zu ihm, »Willst du gesund werden?« Der Kranke antwortete ihm, »Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab.« Er spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch zu dir, sagte, nimm dein Bett auf und geh umher. Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn der Herr hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet er ihn im Tempel und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass er es war, der ihn gesund gemacht habe. Und darum verfolgten ihn die Juden, weil er dies am Sabbat getan hatte. Er aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis heute und ich wirke. Erneut kamen wir mit der Kritik des falschen Verständnisses des Gesetzes zu tun, weil die Judäer nur das Äußere der Anordnung sahen, der Hintergrund blieb aber ihnen unbekannt, weil sie ihre Herzen verschlossen hielten. Auch im Kapitel 7 in den Versen 22 bis 24 hat er es ihnen anders erklärt. Mose gab euch die Beschneidung, nicht, dass sie von Mose sei, sondern von den Vätern, und am Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. Wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, damit das Gesetz Moses nicht gebrochen werde, zürnt in mir, dass ich den gesamten Menschen gesund gemacht habe am Sabbat. Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht. Und wieder hat er die Verlogenheit und die Hartknäckigkeit der Ältesten offengelegt, weil sie nur die Oberfläche sehen wollen und nicht all das, was sich hinter ihr verbirgt. Er übte Kritik über die gefühllose, rein mechanische Vollstreckung der Anordnungen aus. Als nächstes Beispiel, das uns erklärt, wie man den Sabbat verstehen sollte, finden wir im gleichen Evangelium im Kapitel 9 in den Versen 1 bis 41. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Er antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Wir müssen die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hat, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher gesehen hatte, dass er ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, sondern es ist ihm ähnlich. Er sagte, ich bin's. Sie sprachen nun zu ihm, wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, der Mensch, der Herr, bereitete einen Teig und salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist jener? Er sagt, ich weiß es nicht. Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als er den Teig bereitete und seine Augen auftat. Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er sprach zu ihnen, er legte Teig auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern, der Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zweispalt unter ihnen. Sie sagen nun wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworteten und sprachen, Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen aufgetan hat, wissen wir nicht. Er ist mündig, fragt ihn, er wird selbst über sich reden. Die sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Messias bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Deswegen sagten seine Eltern, er ist mündig, fragt ihn. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Und sie sprachen wieder zu ihm, was hat er dir getan? Wie tat er deine Augen auf? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Sie schämten ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht weißt, woher er ist, und er hat doch meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott Sünde nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan habe. Wenn dieser nicht vom Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns, und sie warfen ihn hinaus. Der Herr hörte, dass sie ihn herausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Der Herr sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Zum Gericht bin ich in dieser Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Er sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Meine Damen und Herren, es war das letzte Beispiel bezüglich des vierten Gebotes, das ich vorgeführt habe. Das Gebot wurde uns gegeben, damit wir stolz sein können, dass wir es haben, dass wir das schöpferische Werk Gottes, dessen Teil wir selbst sind, preisen und feiern können. Es ist an der Zeit, aus allen Informationen über die Besonderheit des Sabbats, die wir bis jetzt kennengelernt haben, Schlüsse zu ziehen. Wie immer erklärt sich die Heilige Schrift am besten selbst. Aus der Schrift geht deutlich und unangefochten hervor, dass erstens der Sabbat ein pflichtiger, ein heiliger Tag für jeden Menschen ist. Es handelt sich um einen Tag, der als der Dank für die Person Gottes für den Akt der Schöpfung zu verstehen ist. Dieses Gebot, sowie alle anderen Gebote des Gesetzes, wird nicht eher vergehen, solange es den Himmel und die Erde gibt. Zweitens, der Sabbat ist ein Tag der Erholung, Ausruhe nach der Arbeitswoche, damit man sich ausruht und die Zeit mit seinem Schöpfer verbringt. Drittens, der Wochentag des Sabbats ist der Samstag, der als der siebte Tag der göttlichen Ordnung bestimmt wurde. Viertens, an diesem Tag darf man keine Arbeit ausüben, egal ob es sich um berufliche oder um rein häusliche Tätigkeit handelt. Fünftens, der Sabbat wurde nicht dazu geschaffen, damit wir Ausflüge machen oder uns unterwegs befinden, um die Familienangehörige zu besuchen. Allerdings dürfen wir auch nicht nur mechanisch das Gesetz vollstrecken, weil wir auch an die guten Taten dem Nächsten gegenüber denken müssen. So, wenn jemand hinfällt, wehe uns, wenn wir ihm nicht helfen, wieder auf die Beine zu kommen, nur weil er am Sabbat hingefallen ist. Wehe uns, wenn wir ihn nicht ins Krankenhaus bringen oder auch ihn im Krankenhaus besuchen, um ihm zum Beispiel das Wort Gottes zu verkünden, damit er gestärkt wird. Sechstens. Generell jedoch sollte Sabbat ein Tag des Gebets, der Erkundung des Schöpfers dienen. Ich hoffe auch, dass der Allmächtige einen Besuch bei der Familie, um die Heilige Schrift zu erkunden, uns nicht als eine Sünde ansieht. 7. Der Sabbat sollte ein Fest der Liebe und unserer Barmherzigkeit den Nächsten gegenüber sein, um sie besonders an diesem Tag zu unterstützen. 8. Der Sabbat ist ein Feiertag, der aus den Herzen kommt und nicht eine mechanische Vollstreckung des Gebotes, wie uns der Sohn Gottes deutlich genug zeigte. 9. Der Sabbat ist also ein Tag, in dem wir unseren Körper und unseren Geist heilen können, was uns der Messias bewies. Leider hat die Welt oder eher Satan so die Entwicklung des Glaubens manipuliert, dass der Mensch den heiligen Sabbat, den unangetastbaren Fest des Allmächtigen, der im Gesetz verankert wurde, im 4. Jahrhundert niedergetreten und wie ein faules Apfel verworfen hat und die göttliche Ordnung änderte, wie es vom Daniel prophezeit wurde. Mit einem Schlag hat der Mensch gleichzeitig die Zeiten sowie das Gesetz selbst geändert. Der Sonntag, also der Fest der Sonne, wurde per Gesetz als der letzte Tag der Woche bestimmt. Aus diesem auch Grund haben viele Personen, mich eingeschlossen, meistens theoretisch keine andere Möglichkeit, wie am Samstag erst zur Arbeit zu gehen und erst danach den Sabbat zu feiern. Ob der Allmächtige es hier anerkennt, ist eher fraglich. Die meisten Gläubigen sind sich jedoch gar nicht bewusst, dass sie eine der schwersten Sünden permanent begehen und üben am freien Samstag sämtliche Tätigkeiten aus. Es fängt beim Einkaufen an, geht über den wöchentlichen Hausputz und endet am Arbeiten im eigenen Garten. Ich möchte damit alle diejenigen, die die Möglichkeit hätten, den Samstag als das Fest Gottes zu feiern, weil sie nicht gezwungen sind, zur Arbeit zu gehen, ermahnen, damit sie den Sabbat heiligen und es zur Erholung und dem Allerheiligsten zu widmen. Das ist auch euer Fest. Wie Sie sich schon merken können, die genauen Ursachen der Änderung der göttlichen Woche habe ich in den späteren Folgen, die den Aktivitäten Satans gewidmet sind, besprochen. Zum Schluss, wie eine Kirsche auf der Tortenspitze, habe ich für Sie eine Kuriosität. Hätten Sie jemals vermutet, dass das Feiern des Sabbats auch in der katholischen Kirche jahrhundertelang geduldet wurde? Es wurde erst im 15. Jahrhundert per Dekret verboten, weil bis dahin viele Christen am Samstag den Sabbat zusammen mit den zwischen ihnen lebenden Israeliten gefeiert haben. Kapitel 5. Meine Damen und Herren, auf Basis von einigen Fragmenten möchte ich jetzt ein weiteres Thema, das mit dem Sabbat vieles gemeinsam hat, besprechen. Wir werden über das Fasten sprechen, weil, wie ich es festgestellt habe, es viele Unklarheiten bezüglich der Definition dieser Angelegenheit gibt. Das Fasten ist eine Form von Empfehlung Gottes und, wie ich es beweisen werde, eine absolut freiwillige Züchtigung nicht nur des Körpers, aber vor allem des Geistes, weil Fasten als eine Art Treue vor Gott anzusehen ist. Es sollte immer eine Reflexion und eine durch unseren Geist erzwungene, aber eine erfreuliche Bestrafung des Körpers durch die Verweigerung ihm der Nahrung werden. Der erste Fastende, den die Schrift erwähnt, war womöglich Mose oder auch Hiob, der zeitmäßig sehr schwer zuzuordnen ist. Mose fastete während seines Verbleibs auf dem Berg Horeb ganze 40 Tage lang, worüber das zweite Buch Mose im Kapitel 34 in den Versen 27 bis 28 folgendes berichtet. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dir diese Worte auf, denn nach diesen Worten schließe ich mit dir und mit Israel einen Bund. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte dort beim Herrn. Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht, und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Buches, die 10 Worte. In diesem Fall verbrachte der Prophet seine Zeit in der direkten Nähe Gottes, wo er bestimmt keine Notwendigkeit, aber auch keine Möglichkeit hätte, sich zu ernähren oder zu trinken. Die Gegenwart Gottes war der Ersatz für seine Mahlzeit, weil die Macht des Allmächtigen ihn am Leben hielt. Aus dem wissenschaftlichen Sichtpunkt wissen wir, dass ohne des Einfluss einer übernatürlichen Kraft hätte ein Mensch eine so lange Zeit schon allein ohne Wasser nicht überlebt. Dazu hat er noch die Schwerstarbeit geleistet, weil er die Gebote in den Steintafeln einmeißeln müsste. Die Situation hat sich später noch zweimal wiederholt. das erste Mal im Fall des Propheten Elia und das zweite Mal im Fall des Zimmermannes aus Galiläa. Beide verbrachten 40 Tage in der Wüste, ohne etwas zu sich zu nehmen. Aus dem Sichtpunkt der Wissenschaft wissen wir, dass ohne eine Unterstützung des Schöpfers eine solche Situation mit dem schnellen Ableben eines Menschen enden würde. Angeblich gibt es einige Beispiele von Menschen, die seit Jahren keine Nahrung zu sich nehmen, was die moderne Wissenschaft nicht zu erklären weiß. Es ist mir schwer zu beantworten, ob diese Berichte der Wahrheit entsprechen. Wir haben gelernt, dass unser Körper ohne Zufuhr von Wasser nicht lange überleben würde. In Fall Mose müssen wir noch in Betracht ziehen, dass er in dieser Zeit eine Menge schwerer Arbeit leisten müsste, um die 10 Wörter im Stein gemeißelt zu haben, weil es kaum zu glauben wäre, dass er die Tafel vom Gott direkt erhielt. Ihre Herstellung hätte dem Schöpfer bestimmt keine 40 Tage genommen. Trotz der allgemeinen Überzeugung und einigen Aussagen der Schrift, dass Mose die Steintafel mit den Geboten direkt von Gott erhielt, berichtet diese Aussage eindeutig, dass er sie selbst anfertigte. Schauen wir uns jetzt ein Beispiel an, das im ersten Buch Samuels im Kapitel 7 in den Versen 2 bis 6 niedergeschrieben wurde. Und es geschah, dass von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, eine lange Zeit verging. Es wurden 20 Jahre. Und das ganze Haus Israel wehklagte hinter dem Herrn her. Da sprach Samuel zu dem ganzen Haus Israel: Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, dann tut die Fremdgötter und die Astaroth aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Und die Söhne Israel taten die Baalim und die Astaroth weg und dienten dem Herrn allein. Und Samuel sagte: Versammelt den ganzen Israel in Mizpah, und ich will den Herrn für euch bitten. Und sie versammelten sich in Mizpah, schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Sie fasteten an demselben Tag und sagten dort: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Dieses Beispiel zeigt das Umkehren zum Gott und das Fasten, das mit einer ehrlichen Reue als eine Art einer Bitte um Vergebung für den Götzendienst verbunden war. Ein weiteres Beispiel der Anwendung des Fastens, aber in einer etwas anderen Form, liefert uns das Kapitel 31 in den Versen 11 bis 13 des gleichen Buchs. Als aber die Bewohner des Jabesh Gilead über ihn hörten und was die Philister Saul angetan hatten, machten sich alle tüchtigen Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und nahmen die Leiche Sauls und die Leiche seiner Söhne von der Mauer von Beth-Shan herab. Und sie kamen nach Jabesh zurück und verbrannten sie dort. Und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter der Tamariske in Jabesh und fasteten 7 Tage. In diesem Fall haben wir mit Fasten zu tun, als einem Zeichen der Trauer nach dem verstorbenen König. Im ähnlichen Sinn bediente man sich des Fastens im zweiten Buch Samuels im Kapitel 1 in den Versen 10 bis 12. Da trat ich zu ihm und gab ihm den Todesstoß, denn ich erkannte, dass er an seinem Fall nicht am Leben bleiben würde. Und ich nahm das Diadem, das er auf seinem Kopf hatte, und die Spange, die an seinem Arm war, und bringe sie hierher zu meinem Herrn. Da fasste David seine Kleider und zerriss sie. Das taten auch alle die Männer, die bei ihm waren. Und sie klagten und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und um seinen Sohn Jonathan, um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durch Schwert gefallen waren. Das nächste Fragment finden wir im Kapitel 12 in den Versen 13 bis 23. Da sagte David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Und Nathan ging in sein Haus zurück. Und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau dem David geboren hatte, und es wurde schwer krank. Und David suchte Gott um den Jungen willen. Und David fastete lange. Und wenn er hineinkam, lag er die Nacht über auf der Erde. Und die Ältesten seines Hauses machten sich zu ihm auf um ihn von der Erde aufzurichten. Aber er wollte nicht und aß kein Brot mit ihnen. Und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. Weiter im Vers 19. Da merkte David, dass das Kind tot war. Und David sagte zu seinen Knechten, ist das Kind tot? Sie sagten, es ist tot. Da stand David von der Erde und er wusch sich und salbte sich und wechselte seine Kleider und ging ins Haus des Herrn und warf sich vor ihm nieder. Dann kam er in sein Haus zurück und verlangte zu essen, und man setzte ihm Brot vor, und er aß. Da sagten seine Knechte zu ihm, was ist das für eine Sache, die du tust? Als das Kind lebte, hast du um seinetwillen gefastet und geweint, sobald aber das Kind gestorben war, bist du aufgestanden und hast gegessen. Da sagte er, als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich mir sagte, wer weiß, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind bleibt am Leben. Jetzt aber, wenn es tot ist, wozu sollte ich denn fasten? Kann ich es etwa noch zurückbringen? Ich gehe einmal zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. Dieses Beispiel unterscheidet sich von allen anderen vor allem in dem, dass David durch die Reue und das Fasten gehofft hat, dass Gott seine Barmherzigkeit zeigen würde und vielleicht das in der Sünde gezeugtes Kind am Leben lässt. Leider, sein Anflehen wurde nicht erhört, weil es nicht erhört werden konnte, da die Sünde zu schwer war. Persönlich vermute ich, obwohl die Schrift es nicht bestätigt, dass der Fall mit Bathsheba eine Glaubensprobe war und der Allmächtige erlaubte Satan, David zu versuchen. Es handelt sich selbstverständlich nur um reine Vermutung. Kapitel 6. Die Person, die das nächste Beispiel betrifft, gehört bestimmt nicht zu den Helden des biblischen Geschehens, weil es sich um den König Achab handelt, der als einer von den vielen Ketzern in der Schrift beschrieben wurde. Das Beispiel, in welchem einer der berühmtesten Propheten des Israels, Elia, erscheint, stammt aus dem ersten Buch der Könige aus dem Kapitel 21 in den Versen 17 bis 29. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbiter. Mache dich auf, geh hinab Achab, dem König von Israel, entgegen, der in Samaria wohnt. Siehe, er ist im Weinberg Nabots, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede zu ihm und sage, so spricht der Herr, hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? Und rede zu ihm, so spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollten die Hunde dein Blut, ja deines, lecken. Und Achab sagte zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Und er sagte, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, um zu tun, was böse in den Augen des Herrn. Siehe, ich bringe Unheil über dich und fege aus hinter dir her. Ich werde von Achab ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Und ich mache dein Haus dem Haus Jeroboams, des Sohnes Nabats, gleich und dem Haus Baschas, dem Sohnes Achias, wegen des Sohnes, zu dem du mich gereizt hast und weil du Israel zu Sünde geführt hast. Und auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen. Die Hunde sollen Isabel fressen an der Vormauer von Jezreel. Wer von Achab in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. Und wer auf freiem Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Es hat in der Tat keinen wie Achab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt, und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief, ganz wie die Amoriter getan haben, die der Gott von den Söhnen Israel vertrieben hatte. Und es geschah, als Achab diese Worte hörte, da zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete. Und er lag im Sacktuch und ging still einher. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbiter. Hast du gesehen, dass Achab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er sich vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen. Erst in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus kommen lassen. Wie wir sehen, eben jemand, der so stark der Sünde verfallen ist, kann sich aus Angst um sein Leben besinnen und sich selbst demütigen, indem er sich auch des Fasten bedient. Einen anderen Grund zu fasten haben die Helden gehabt, die im nächsten Beispiel aus dem Buch Esra im Kapitel 8 in den Versen 21 bis 23 beschrieben wurden. Und ich rief dort am Fluss Achava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigen und von ihm einen geebneten Weg zu erbitten für uns, für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Denn ich hatte mich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung gegen den Feind auf dem Weg zu erbitten. Wir hatten nämlich zum König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen, aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Und so fasteten wir und suchten in dieser Sache Hilfe von unserem Gott und er ließ sich von uns erbitten. Wir haben hier mit den in Babylon lebenden Überresten des israelischen Volkes zu tun, die auf den Befehl des persischen Königs Artaxerxes nach Jerusalem ziehen sollten, um die Stadt wiederherzustellen. Das Fasten wurde hier gebraucht, um einen Segen für den ca. 1000 Kilometer langen Weg über die Wüsten und Umwege zu bekommen. Esra hat keine direkte Anweisung von Gott erhalten und war sich seiner Sicherheit auf dem Weg gar nicht sicher gewesen, aber der Glaube reichte aus, um problemlos ans Ziel zu gelangen. Das nächste Beispiel finden wir im Buch Sacharja in den Kapiteln 7 in den Versen 1 bis 19 und im Kapitel 8 in den Versen 13 bis 19 während des Gesprächs, das Gott mit den Propheten führte. Und es geschah im vierten Jahr des Königs Darius, da geschah das Wort des Herrn zu Sacharja am vierten Tag des neuen Monats im Monat Kislev, als nämlich Bethel der Sarazar und Regem Melech und seine Männer sandte, um den Herrn anzuflehen und um die Priester, die zum Hause des Herrn der Herrscharen gehörten, und die Propheten zu fragen, soll ich weinen im fünften Monat beim Fasten, wie ich es schon so viele Jahre getan habe? Und das Wort der Herren der Herrscharen geschah zu mir, sprich zum ganzen Volk des Landes und zu den Priestern. Wenn ihr im fünften und im siebten Monat beim Wehklagen gefastet habt und die 70 Jahre, habt ihr etwa mir gefastet? Und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, seid ihr es nicht, die da essen, nicht ihr, die da trinken? Sind es nicht die Worte, die der Herr durch die frühen Propheten in den Tagen ausrief, als Jerusalem bewohnt und ruhig war und seine Städte ringsum Esher und der Süden und die Niederung bewohnt waren? Und das Wort des Herrn geschah zu Sacharja. So spricht der Herr der Herrscharen. Fällt zuverlässigen Rechtsspruch und erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen. Und bedrückt nicht die Witwe und die Waise, den Fremden und den Elenden. Und ersinnt nicht gegeneinander Unglück in euren Herzen. Aber sie weigerten sich aufzumerken und zuckten widerspenstig die Schulter und machten ihre Ohren schwerhörig, um nicht zu hören. Und sie machten ihr Herz zum Diamant, um die Weisung nicht zu hören, noch die Worte, die der Herr der Herrscharen durch seinen Geist sandte, durch die frühen Propheten. So kam ein großer Zorn auf beim Herrn der Herrscharen. Und es geschah, wie er gerufen und sie nicht gehört haben, so werden sie rufen und ich werde nicht hören, spricht der Herr der Herrscharen. Und ich verwehte sie über all die Nationen hin, die sie nicht kannten, und das Land wurde hinter ihnen verödet, so dass niemand hindurchzieht und zurückkommt. Und sie machten ein kostbares Land zu schaurigen Öde. Weiter im Kapitel 8 in den Versen 13 bis 19 fügt er hinzu. Und es wird geschehen, wenn ihr ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, Haus Juda und Haus Israel, so werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Fürchtet euch nicht, steckt eure Hände. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, ebenso wie ich mir vorgenommen hatte, euch Böses zu tun, als eure Väter mich zum Zorn reizten, spricht der Herr der Herrscharen, und ich es mir nicht leid tun ließ, so habe ich mir wieder vorgenommen, in diesen Tagen Jerusalem und dem Haus Juda Gutes zu tun. Fürchtet euch nicht. Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt. Redet nur die Wahrheit einer dem anderen, fällt zuverlässigen und heilsamen Rechtsspruch in euren Toren. Und sinnt nicht, keiner von euch, in euren Herzen auf das Unglück des anderen und falschen Eid liebt nicht. Denn all dieses ist es, was ich hasse, spricht der Herr. Und das Wort des Herrn der Herrscharen geschah zu mir. So spricht der Herr der Herrscharen. das Fasten des vierten und das Fasten des fünften und das Fasten des siebten und das Fasten des zehnten Monats wird dem Haus Juda zur Wonne und zu Freunde und zu fröhlichen Festzeiten werden, doch die Wahrheit und den Frieden liebt. Diese Aussagen haben gleichzeitig mehrere Fäden beinhaltet, von denen einer der wichtigste ist. Das deutet darauf hin, dass Gott doch keinen Nutzen aus unserem Fasten und generell aus unserem Verhalten hat, weil alles, was wir tun, wir nur für uns selbst tun. Der Mensch nutzt das Fasten als ein inneres Symbol, nicht um seinem Körper zu schaden, sondern vielmehr, um seinen Geist zu demütigen, zu züchtigen. Darum auch sollte das Fasten eine Freude bedeuten, was wir schon vorhin besprochen haben. Der Mensch sollte glücklich sein, dass er fähig ist, sich dem Verlangen des Körpers zu widersetzen. Der zweite Faden spricht von der Buße, also einer Änderung, Umkehrung des Verhaltens und von einem aktiven Zusammenleben mit Gott. Der dritte Faden spricht über die Buße, die Freude bereiten sollte, weil durch das Umkehren man sich dem Bösen widersetzen kann. In diesem Vers fallen jedoch Wörter, die absolut bedeutsam sind, und zwar die Redewendung, in diesen Tagen Gutes zu tun, die ein Hinweis ist, dass das Gute nur so lange andauern wird, solange auch Haus Juda an der Änderung zum Guten hält. Nichts mehr und nichts weniger. Warum halte ich es für so wichtig? Die Antwort ist ganz einfach, weil zwischen den Israeliten eine Überzeugung herrscht, dass sie alle aufgrund ihrer Herkunft errettet werden. Sie ist absolut falsch, was gerade diese und andere Aussagen solcher Art andeuten. Eben wenn sie nach ihren alten Sitten leben und Gott preisen, wie er es damals verlangte, haben sie den weiteren Teil, den wir noch gar nicht besprochen haben, nicht erfüllt. Sie sind nicht ihrem Schäfer nachgelaufen, was wiederum bedeutet, dass sie Gott nie wirklich gesucht haben. Es sind sehr traurige Wahrheiten, die ich hier anspreche, die vielleicht nur wenige Nachkommen des Hauses Israels, wenn es überhaupt, jemals lesen werden. Kapitel 7. Meine Damen und Herren, ich werde jetzt zu den Beispielen, die in den Schriften des Neuen Testaments vorkommen, übergehen. Als erstes Beispiel werde ich das gut bekannte 40-tägige Fasten des Propheten vorführen. Ich führe einen von den drei Berichten seines Aufenthalts in der Wüste vor, und zwar das Beispiel aus dem Evangelium nach Matthäus aus dem Kapitel 4 in den Versen 1 bis 4. Dann wurde er von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. In diesem Fragment haben wir mit der Wiederholung der Situation, die Mosche auf dem Berg Horeb und den Propheten Elia betraf. Diese Analogie ist gleichzeitig eine der Bedingungen, die den künftigen Propheten, welcher wie Mose und Elia sein sollte, identifiziert. Selbstverständlich werden wir alle diese Prophezeiungen eine nach der anderen detailliert besprechen. Der Sohn Gottes deutete hier auf eine besondere Eigenschaft des Fastens an, und zwar, dass das Wort Gottes selbst und gar nicht das Essen den Körper am Leben fähig zu erhalten ist. Warum ist es so? Weil in Wirklichkeit der Geist ist es, der lebt und den Körper mit am Leben hält. Ohne den Geist ist der Körper tot. Nur der Geist eines Menschen strebt nach Leben an. Alle diese Hinweise sind schon nur in dieser Aussage erhalten. Diese Zeitperiode des Messias legt auch viele andere Fakten offen, die ich allerdings erst in den letzten Folgen ans Tageslicht bringen werde. Das nächste Beispiel bezüglich des Fastens finden wir in dem gleichen Evangelium im Kapitel 6 in den Versen 14 bis 18. Es beruft sich auf die gut bekannte Aussage aus dem Buch Jesaja aus dem Kapitel 58 in den Versen 3 bis 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, so sieht nicht düster aus wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Der leitende Faden dieser Aussage ist genau der gleiche wie in den vorherigen. Wir sollen froh sein, dass wir fasten, weil auf diese Weise wir dem Allmächtigen zeigen können, dass wir bereuen und um Vergebung bitten. Wir fasten doch für unser Wohlergehen und sollen es mit Freude tun. Das Fasten ist eine absolut freiwillige Handlung, die aus unserem Inneren kommen sollte, wenn wir das Verlangen haben, sich Gott zu nähern. Es ist also kein vorgeschriebenes Ritual, zu welchem wir in irgendwelcher Weise gezwungen werden. Wer möchte fasten, sollte es tun, wer nicht, nicht. Aus diesem Beispiel geht noch ein Hinweis hervor, den wir in der nächsten Folge besprechen werden. Es handelt sich um den Preis für unsere guten Taten, den wir schon zu unseren Lebzeiten bekommen. In diesem Fall handelt es sich um die Bewunderung, die Anerkennung von den Mitmenschen für unsere Frömmlichkeit. Ein anderes Beispiel liefert uns das Evangelium nach Markus. Im Kapitel 2 in den Versen 18 bis 20 lesen wir Folgendes. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten. Und sie kommen und sagen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und er sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann, an jenem Tag, werden sie fasten. Die Pharisäer fasteten aus Pflicht gegenüber der Tradition, aber nicht aus dem Herzen, wonach Gott verlangte, und darum wurden sie auch kritisiert. Die Schüler des Messias müssten nicht fasten, weil es auch keine Notwendigkeit gab, es zu tun. Sie wurden durch seine Wahl gereinigt und reingefunden. So konnten sie sich nicht wieder beflecken, um zu Gott umkehren zu müssen und tun Buße. Es war nicht notwendig, solange er bei ihnen war. Wir sprechen von allen 12 Aposteln und sie merkten schon bestimmt, dass etwas in meiner Aussage mit den Fakten aus den Evangelien nicht übereinstimmt, weil Judas von dem Glauben abfiel. Dieses Geheimnis werde ich erst in der letzten Folge lüften, weil die Wahrheit absolut anders aussieht, wie die Welt vermutet. Diese 12 waren der Hauptgast an der Hochzeit, weil sie die Auserwählten, die Hochzeitbraut gewesen sind, die der Sohn Gottes aus der Welt auswählte und heiratete. Diese Braut wird als Erinnerung nach ihm fasten. Sie hat es zum ersten Mal an dem Tag seines Todes auf dem Kreuz, am 14. Tag des Monats Nisan getan, und wird es jedes Jahr tun, solange bis er wiederkehrt. Diese Aussage ist ein wichtiger Hinweis für das letzte Abendmahl und für das jährliche Feiern seines Todes an dem 14. Nisan, was allerdings absolut nichts Gemeinsames mit der sogenannten Ostern hat, was von den Christen jährlich gefeiert wird. Dieses ist eine Erinnerung nach einem anderen religiösen Ritual, das definitiv mit dem Tod des Messias nicht verbunden ist. Meine Damen und Herren, ich habe viele Beispiele bezüglich des Fastens vorgeführt. Die Schlüsse liegen auf der Hand. Erstens, das Fasten ist etwas, was absolut freiwillig ist und aus unserem Inneren fließen sollte, wenn wir selbst das Verlangen verspüren, uns für unser Verhalten zu demütigen und umzukehren, um dem Schöpfer näher zu kommen. Zweitens, das Fasten, das auf einer menschlichen Anordnung basiert, findet kein Gefallen. Drittens, das Fasten ist ein Fest der Liebe und Barmherzigkeit dem Nächsten gegenüber. Viertens, der Tag, an dem wir fasten, sollte also ein Tag der Reflexion über unser Leben sein. Es kann eine Form von einer Mahlzeit für unseren Geist sein, wenn wir zum Beispiel an diesem Tag die Heilige Schrift lesen. Wie wir sehen, man kann aus unterschiedlichen Gründen fasten. Kapitel 8. Das nächste Thema, das ich jetzt eingehen möchte, ist das Pessachopfer. Das Opfer wurde zum ersten Mal vorbracht, bevor die Israeliten das Ägypten verlassen haben. Dieses Thema erscheint in meinen Augen sehr wichtig, weil es stark mit der Kreuzigung des Messias verbunden ist, aber auch in Bezug auf spätere Abweichungen von dem Glauben, welche die Einhaltung dieser Anordnung betrafen. Wie immer beginne ich an der Quelle, aus welcher die Informationen stammen, was bedeutet, dass wir uns mit den direkten Aussagen des Schöpfers zu diesem Thema bekannt machen werden. Im zweiten Buch Mose, im Kapitel 12, in den Versen 1 bis 51, lesen wir Folgendes. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten. Dieser Monat soll euch der Anfangsmonat sein, er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen. Nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt ihn bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen. Seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eigenweiden. Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr im Feuer verbrennen. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euer Stab in eurer Hand und ihr sollt es essen in Eile. Ein Pessach für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Essgebot im Land Ägypten erschlagen von Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen, so wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein, und ihr sollt ihn feiern, als Fest für den Herrn. Als ewige Satzung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Ja, gleich am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern wegtun. Denn jeder, der gesäuertes isst, diese Seele soll aus Israel ausgerottet werden. Das gilt vom ersten Tag bis zum 7. Tag. Und am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten und ebenso am 7. Tag eine heilige Versammlung. An diesen Tagen darf keinerlei Arbeit getan werden, nur was von jeder Seele gegessen wird, das alleine darf von euch zubereitet werden. So haltet denn das Fest der ungesäuerten Brote, denn an eben diesem Tag habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten als ewige Ordnung für all eure Generationen. Im ersten Monat am 14. Tag des Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum 21. Tag des Monats, am Abend. 7 Tage darf kein Sauerteig in euren Häusern gefunden werden, denn jeder, der gesäuertes isst, diese Seele soll aus der Gemeinde Israel ausgerottet werden, er sei ein Fremder oder Einheimischer des Landes. Nichts Gesäuertes dürft ihr essen, in allen euren Wohnsitzen sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sagte zu ihnen, macht euch daran und nehmt euch nach der Größe eurer Sippe Schafe und schlachtet das Pessach. Dann nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut im Becken und streicht etwas von dem Blut, das in dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr aber, von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür seines Hauses hinausgehen. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er denn das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Darum sollt ihr dieses Wort ewig halten als Ordnung für dich und deine Kinder, Und es soll geschehen, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, dann sollt ihr diesen Dienst ausüben. Und es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch, dann sollt ihr sagen, es ist ein Pessachopfer für den Herrn, der an den Häuser der Söhne Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug, unsere Häuser aber rettete. Da warf sich das Volk nieder und betete an. Und die Söhne Israels gingen hin und machten es, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte, so machten sie es. Und es geschah um Mitternacht, da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten von Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen in Kerka, auch alle Erstgeburt des Viechs. Da stand der Pharao nachts auf, er und alle seine Hofbeamten und alle Ägypter, und es entstand ein großes Jammergeschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er rief Mose und Aaron nachts herbei und sagte, macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch die Söhne Israel, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Auch eure Schafe und Rinder nehmt ihr mit, wie ihr gesagt habt, und geht hin und segnet auch mich. Und die Ägypter bedrängten das Volk, um sie möglichst schnell aus dem Land schicken zu können, denn sie sagten sich, wir alle sind sonst des Todes. Das Volk nun hob seinen Teig auf, ehe es gesäuert war, ihre Backschüsseln trugen sie in ihre Kleidung gewickelt auf ihren Schultern. Und die Söhne Israel hatten nach dem Wort des Mose getan und sich von den Ägyptern silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten. Dazu hatte der Herr dem Volk in den Augen der Ägypten Gunst gegeben, so dass sie auf ihre Bitte eingegangen waren. So plünderten sie die Ägypter aus. Nun brachen die Söhne Israel auf und zogen von Ramses nach Sukkot etwa 600.000 Mann zu Fuß, die Männer ohne Kinder. Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen hinauf, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh. Und sie backten den Teig, den sie aus Ägypten gebracht hatten, zu ungesäuerten Brotfladen, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben worden waren und nicht länger hätten warten können, so hatten sich auch keine Wegzehrung bereitet. Die Zeit des Aufenthaltes der Söhne Israel aber, die sie in Ägypten zugebracht hatten, betrug 430 Jahre. Und es geschah am Ende der 430 Jahre, ja, es geschah an eben diesem Tag, dass alle Heerscharen des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen. Eine Nacht des Wachens war es für den Herrn, damit er sie aus dem Land Ägypten herausführen konnte, das ist diese dem Herrn geweihte Nacht, ein Wachen für die Söhne Israel in allen ihren Generationen. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Ordnung des Pessach. Kein Fremder soll davon essen. Jeder um Geld gekaufte Sklave eines Mannes, aber wenn du ihn beschneidest, dann darf er davon essen. Ein Beisesser oder Lohnarbeiter darf nicht davon essen. In einem Haus soll es gegessen werden, du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Wenn sich aber ein Fremdling bei dir aufhält und dem Herrn das Pessach feiern will, so soll bei ihm alles Männliche beschnitten werden, und dann komme er herbei, um es zu feiern, und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf jedoch kein Unbeschnittener davon essen. Ein Gesetz soll gelten für den Einheimischen und für den Fremdling, der sich mitten unter euch aufhält. Darauf machten es alle Söhne Israel, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte, so machten sie es. Und es geschah an eben diesem Tag, da führte der Herr die Söhne Israel nach ihren Herrscharen geordnet aus dem Land Ägypten heraus. Das Fragment definiert deutlich, dass der Grund für diese besondere Opferung die Erinnerung an die Befreiung des Volkes Israel aus dem Ägypten war. Die Befreiung wurde mit der Tötung aller Erstgeborenen Ägyptens verbunden, wobei die Israeliten ausgesondert wurden. Als Erinnerung für diese Aussonderung der Söhne Israel, am Abend jedes 14. des Monats Nisan sollten die Israeliten das Pessach feiern. Es handelt sich um das wichtigste religiöse Ereignis dieses Kulturkreises. Kein Mann, der an seinem Körper nicht beschnitten wurde, sogleich seine Familienangehörige, durfte von diesem Opfer essen. Nach dem Tod des Sohnes Gottes, kein Mensch, dessen Herz nicht beschnitten wurde, anders gesagt, ein Ungläubiger, darf von dem Opfer essen. Ich meine hier nicht das Essen selbst, aber solche Person wird keinen Nutzen aus seinem Tod haben, wenn sie das ungesäuerte Brot isst. In beiden Fällen ist das Pessach ein Symbol einer Erneuerung, weil es mit einer Befreiung verbunden ist. Das erste ist mit der Befreiung aus dem Land Ägypten verbunden, das zweite mit der Befreiung aus der Gefangenschaft der Sünde. Kapitel 9. Ein weiteres Beispiel zu diesem Thema werde ich aus dem zweiten Buch Mose aus dem Kapitel 23 in den Versen 1 bis 8 vorführen. Und der Herr redete zu Mose: Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen: Die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese. 6 Tage soll man Arbeit tun, aber am 7. Tag ist ein ganz feierlicher Sabbat, eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun, es ist ein Sabbat für den Herrn in all euren Wohnsitzen. Das sind die Feste des Herrn, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit. Im ersten Monat am 14. des Monats, zwischen den 2 Abenden, ist Pessach dem Herrn. Am 15. Tag dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Herrn. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Am 1. Tag sollt ihr euch eine heilige Versammlung sein, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Ein weiteres Beispiel liefert das 4. Buch Mose im Kapitel 9 in den Versen 1 bis 14. Rede zu den Söhnen Israel: Wenn irgendjemand bei euch oder bei euren künftigen Generationen unrein ist wegen einer Leiche, oder er ist auf einer weiten Reise und will trotzdem dem Herrn Pessach feiern, im 2. Monat am 14. Tag zwischen den 2 Abenden sollen sie es feiern. Mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern sollen sie es essen. Sie sollen nichts davon übrig lassen bis morgen und sollen kein Bein an ihm zerbrechen. Nach allen Ordnungen des Pessach sollen sie es feiern. Der Mann aber, der rein ist und nicht auf eine Reise und es unterlässt, das Pessach zu feiern, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihren Völkern, denn er hat die Opfergabe des Herrn nicht zum festgesetzten Zeit dargebracht. Dieser Mann soll seine Sünde tragen. Und wenn ein Fremder bei euch wohnt und dem Herrn Pessach feiern will, soll er es feiern nach der Ordnung des Pessach und nach seiner Vorschrift. Ein und dieselbe Ordnung soll für euch sein, sowohl für den Fremden als auch für den Einheimischen des Landes. Die Aussagen berücksichtigen unterschiedliche Lebenssituationen, in denen man das Pessach an dem bestimmten Tag nicht feiern konnte. Aber auch in solchen Fällen nimmt der Allmächtige Rücksicht auf den Gläubigen und gibt ihm eine Gelegenheit, an anderem Tag zu feiern. Gleichzeitig warnt Gott alle, die seine Anordnungen missachten, dass sie aus seinem Volk ausgerottet werden, was ein Hinweis auf den Urteil am Tag des Gerichtes ist. Im 5. Buch Mose im Kapitel 16 in den Versen 1 bis 8 finden wir eine weitere Beschreibung dieses Festes. Der erwähnte hier Monat Abib bedeutet eigentlich in der hebräischen Sprache eine Jahreszeit, den Frühling. Es handelt sich in diesem Fall um einen Monatsnamen, der seinen Ursprung in der Sprache des Kanaans hat und welchem der hebräische Monat Nisan entspricht, also einer Zeitperiode zwischen dem März und April. Aus unerklärlichen Gründen wurde der kanaanische Begriff an dieser Stelle des Buches übernommen und der hebräische Monat Nisan wurde gar nicht erwähnt. Beachte den Monat Abib und feiere Pessach dem Herrn, deinem Gott, denn im Monat Abib hat der Herr, dein Gott, dich nachts aus dem Ägypten herausgeführt. Und du sollst für den Herrn, deinen Gott, das Pessach schlachten, Schafe und Rinder, an der Stätte, die der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Du sollst kein gesäuertes dazu essen. 7 Tage sollst du ungesäuerte Brote dazu essen, denn in Hast bist du aus dem Land Ägypten ausgezogen, damit du an den Tag deines Auszugs aus dem Land Ägypten denkst, alle Tage deines Lebens. Und 7 Tage lang soll kein Sauerteig bei dir gesehen werden, in deinem ganzen Gebiet. Und von dem Fleisch, das du am ersten Tag abends schlachtest, soll nichts über Nacht bleiben bis zu morgen. Du sollst das Pessach nicht in einem deiner Tore schlachten, die der Herr, dein Gott, dir gibt. sondern an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, und seinen Namen dort wohnen zu lassen, sollst du das Pessach schlachten am Abend beim Untergang der Sonne zur Zeit deines Auszugs aus Ägypten. Und du sollst es braten und essen an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und am nächsten Morgen sollst du dich wenden und zu deinen Zelten gehen. 6 Tage sollst du ungesäuerte Brote essen. Am 7. Tag ist aber eine Festversammlung für den Herrn, deinen Gott. Du sollst keine Arbeit tun. Um die Bedeutung der Anordnung besser verstehen zu können, führe ich den 5. und den 1. Vers nochmal vor. Du kannst das Pessach nicht in einem deiner Tore schlachten, die der Herr dein Gott dir gibt, was bedeutet, dass das Opfer nicht an einem beliebigen Ort getötet werden darf, sondern an der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, bedeutet, dass der Ort direkt vom Gott auserwählt wird, sollst du das Pessach schlachten am Abend beim Untergang der Sonne zur Zeit deines Auszugs aus Ägypten. Sogar die Zeit der Schlachtung, also des Todes, wurde genau bestimmt. An demselben Ort sollte das Opfer aufgegessen werden. Alle diese kleinen Nuancen haben eine große Bedeutung in Bezug auf die Tötung des Sohnes Gottes in Jerusalem, die wir zum Schluss dieses Thema besprechen werden. Aus den neutestamentlichen Schriften werde ich die letzte Mahlzeit mit den Schülern, das sogenannte Abendmahl, vorführen, in welchem ich mich selbst eine Manipulation bediente, weil ich die Einzelheiten der Beschreibung aus allen Evangelien zusammenfügte, um einen sehr detaillierten Bericht zu erhalten. Ich habe es getan, weil dort viele interessante Aussagen des Sohnes Gottes vorkommen, die nicht so deutlich auffallen, wenn wir sie einzeln verlesen. Wir fangen im Evangelium nach Markus im Kapitel 14 in den Versen 12 bis 15 an. Und am ersten Tag der ungesäuerte Brote, als man das Pessach schlachtete, sagen seine Jünger zu ihm: Wohin willst du, dass wir gehen und bereiten, damit du das Pessach essen kannst? Und er sendet 2 seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm. Und wo er hineingeht, sprecht zu dem Hausherrn: Der Lehrer sagt, wo ist mein Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Pessach essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern belegt und fertig. Und dort bereitet es für uns. Nach Lukas im Kapitel 22, in den Versen 13 bis 20. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er es ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Pessach. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Pessach mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, dass ich nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Nach Johannes im Kapitel 13, in den Versen 2 bis 32. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht der Herr im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er vom Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gieß er das Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus und er spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Er antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm: Du sollst nie mehr meine Füße waschen. Er antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Der Herr spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er: ihr seid nicht alle rein. Als er nur ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid ihr auch schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer wie sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Von jetzt an sage ich euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wenn ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als er dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Da blickten die Jünger einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern, den er liebte, lag zu Tisch an der Brust des Herrn. Diesem nun winkt Simon Petrus und spricht zu ihm: Sage, wer es ist, von dem er spricht. Jener lehnt sich an seine Brust und spricht zu ihm: Herr, wer ist es? Er antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihm dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihm. Der Herr spricht nun zu ihm: Was du tust, tu schnell. Keiner aber von den zu Tische liegend verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass er zu ihm sagte: Kaufe, was wir für das Fest benötigen, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als nun jener ein bisschen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Als er nun hinausgegangen war, spricht der Herr: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst, und er wird ihn sogleich verherrlichen. Nach Lukas im Kapitel 22 in den Versen 24, 38. Es entstand auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige der Nationen herrschen über sie, und die Gewalt über sie üben lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Leiter wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende? Ich bin aber in eurer Mitte wie der Dienende. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen, und ich verordne euch, wie mein Vater mich verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an einem Tisch in meinem Reich und auf den Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihnen: Als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas? Sie aber sagten: Nichts. Er sprach nun zu ihnen: Aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie und ebenso eine Tasche, und wer nicht hat, verkauft er sein Kleid und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Sie aber sprachen: Herr, siehe, hier sind 2 Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug. Nach Johannes im Kapitel 13 in den Versen 33 bis 38. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch, ihr werdet mich suchen, und wie ich den Juden sagte: Wohin ich gehe, könnt ihr nicht hineinkommen, so sage ich es auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Er antwortete ihm, wohin ich gehe, nun hier kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Er antwortete, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Nach Johannes im Kapitel 14 in den Versen 1 bis 31. Euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaube auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch nicht sagen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen? Er spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen, und von jetzt an erkennt ihn ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Er sprach zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt ihr um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bittet werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bittet werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch ein kleines, und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Er antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht, und das Wort, das ich hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Diese habe ich euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, mein Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebt, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf, lass uns von hier fortgehen. Meine Damen und Herren, in dieser komplexen Beschreibung des letzten Abendmahls gibt es eine Unmenge von Informationen in Form von Lehren und Wahrheiten Gottes. Es beginnt mit einer Erklärung, dass der Messias als ein Bote Gottes, der eine ihm anvertraute Aufgabe erfüllen sollte, gekommen ist, bis zu seiner Feststellung über seine dienstliche Rolle seinem Gott gegenüber. In dem Moment ist schon dieses eine Fragment des Berichtes imstande, vier Dogmen der christlichen Kirche der Ketzer zu kippen. So wie es zu erwarten ist, wird jetzt die bekannte Ausrede fallen, dass wir darüber im weiteren Verlauf der Serie sprechen werden. Das werden wir auch tun. Es ist jetzt die richtige Zeit für eine kurze Zusammenfassung des Themas Pessach. Kapitel 10. Meine Damen und Herren, wir sind in der Zusammenfassung gezwungen, die Bedingungen in Bezug auf das letzte Opfer aus dem Gesalb zu analysieren. Erstens. Der Messias wurde gerade am Tag des Festes Pessach geopfert, also am 14. des Monats Nisan. Wir sollen uns an die Opferung Isaaks durch Abraham erinnern, weil ich fest überzeugt bin, dass diese auch an dem bestimmten Tag stattfand. Es hätte mich aber nicht gewundert, wenn es sich in der Zukunft herausstellen sollte, dass die erneute Ankunft des Sohnes Gottes auch am 14. Nisan stattfinden würde. Es würde der Symbolik der Befreiung gerecht. Zweitens. Das Pessachopfer wurde zur Erinnerung des Auszugs aus Ägypten, um das gelobte Land zu besiedeln und alle Umstände, die damit verbunden waren, eingeführt. Stattdessen das Opfer aus dem Messias diente der Befreiung des Volkes Gottes und dem Auszug aus der sündigen Welt Satans in das neue gelobte Land, also in das Königreich Gottes im Himmel. Dieses Opfer bedeutet eine Befreiung des Geistes, der in unserem Körper existiert, damit dieser zu Gott wiederfindet. Man kann seine Zukunft unterschiedlich betrachten. Entweder wird dieser direkt an der Seite Gottes im Reich des Himmels leben oder in einem neuen Körper im Paradies. Momentan sollten wir aber aufgrund von unterschiedlichen Aussagen darüber nicht so weit denken. Drittens. Das Opfer aus dem Messias wurde außerhalb der Stadt an der von Gott bestimmten Stelle vollbracht. Diese Tatsache ist von größter Bedeutung, weil sie aus den Bedingungen des Paktes, den wir bald besprechen werden, hervorgeht. Viertens. Kein Knochen des Opfers wurde gebrochen, wonach das Gesetz verlangte. Fünftens. Das Opfer wurde bis zum Abbruch des nächsten Morgens symbolisch verzehrt, indem man es in einem Grab niederlegte. In diesem Grab sollte es 3 Tage lang verbleiben, was dem Verbleib des Messias im Bett des Todes, also im Scheol, entsprach. Die Länge des Verbleibes ging wieder aus den Bedingungen des Paktes hervor. Sechstens. Nach dem Verzehren des Pessach haben die Israeliten dem Gesetz nach 1 Woche lang gefeiert. Siebtens. Das letzte Pessachopfer war das letzte leibliche Opfer, das vollbracht wurde, weil es die Verwerfung der leiblichen Existenz, sprich der leiblichen Unterschließung der geistigen Lebensweise, symbolisiert. Der Leib sollte eine Art Lösegeld für das weltliche Lebensstil darstellen und der Verzicht eine Bereitschaft, an der Seite des Allmächtigen zu leben. Deswegen, wer das Opfer nicht verzehrt und das Blut nicht trinkt, verzichtet nicht auf seine Leiblichkeit. Achtens. Alle Überreste nach dem Pessachopfer mussten ausdrücklich verbrannt werden. Das gleiche betraf auch sämtliche Überreste, die nach der Opferung des Messias überdauern sollten, weil es eine Anordnung Gottes bezüglich des Pessachopfers ist. Sie müssten vernichtet werden, um keine Unreinheit zu verursachen. Sollte irgendetwas überdauern und von den Gläubigen verehrt werden, würde es die schwerste Abtrünnigkeit, eine Entehrung des letzten Opfers bedeuten und sowieso als eine Unreinheit gelten. Jeder, der so etwas tut, wird mit dem Tod bestraft werden, wie die unzähligen Beispiele zeigten. Es betrifft insbesondere die sogenannten Reliquien, die in einigen Kirchen der Ketzer vorgeführt werden. Es gibt in der gesamten Schrift keinen einzigen Fall, dass ein Gläubiger die Überreste von Leichenteilen oder Gegenstände, die mit Verstorbenen in Verbindung gebracht werden, zu ehren versuchte. Alle, die es eventuell in der Vergangenheit taten, wurden, wie die Kananäer, ausradiert. Wir werden auch das Thema noch rechtzeitig erweitern. Jetzt erlaube ich mir, den historischen Aspekt des Themas Pessach ein wenig zu erläutern, weil es sich um das wichtigste Fest der Israeliten handelt. In der entfernten Vergangenheit, noch vor dem Zerfall des Staates Israel auf Juda und Samaria, hat die israelische Gemeinschaft ihre Opferung jährlich im Tempel in Jerusalem vollbracht. Nach dem Zerfall des Staates um Jahr 930 vor unserer Zeitrechnung haben die Judäer ihre Opferung in Jerusalem vollbracht, die restlichen 10 Stämme fielen schnell vom Glauben ab. Erst nach der Rückkehr aus der babylonischen Knechtschaft opferten sie ihre Opfer auf dem Berg Gerizim in Zentralsamaria. Die Stadt Samaria war weiterhin die Hauptstadt des Landes. sowie die beiden Königreiche unterhielten ihre Beziehungen noch vor der Knechtschaft auf unterschiedlichem Niveau, mal friedlich, mal feindlich, so stoppte nach der Rückkehr der Judäer und der wenigen Benjaminiten nach Jerusalem im 6. Jahrhundert jegliche Koexistenz zwischen beiden Ländern. Im weiteren Verlauf der Geschichte unterlagen diese Gebiete unterschiedlichen Okkupanten. Trotz der Mystifikation seitens der neutestamentlichen Schriften, die über ein angeblich friedliches Nebeneinander berichteten, berichteten sie gleichzeitig über die offene Feindseligkeit der Judäer den Samariern gegenüber. Sie wurden von den Judäern als Heiden der schlimmsten Sorte bezeichnet. Trotzdem wurde auf der ketzerischen Propaganda des Friedens und der Einheit des Israels das Fundament für die neue Lehre des sogenannten Christentums angelegt, in welche man behauptete, dass, so wie es vor Jahrhunderten üblich war, weiterhin jährliche Pilgerfahrten aus dem Gebiet des gesamten Israel nach Jerusalem stattfanden. Es ist eine Lüge, was manche Aussagen der Evangelisten beweisen. Mehr darüber, wenn die richtige Zeit kommt. Meine Damen und Herren, wir kehren zum Pessach zurück. Wir alle sind uns bewusst, dass die Israeliten sich des Mondkalenders bedient haben, weil dieser ihnen von dem Schöpfer selbst angeordnet wurde. Er ist unterschiedlich von dem uns bekannten Sonnenkalender, in welchem der 14. Nisan unterschiedlich vorkommt. Er bewegt sich zwischen dem März und dem April. Auch diese Änderung des Kalenders wurde Jahrhunderte zuvor von dem Propheten Daniel vorausgesagt. Das Pessachfest findet immer am 14. Nisan statt und das ist das Datum, welches uns, den Gläubigen, als der Tag des Todes des Sohnes Gottes, den wir feiern sollten, definiert. Wenn er persönlich ausschließlich von dem Tag des Todes sprach, denn nur von dem Tag des Todes und keinem anderen und genau auf diese Weise, die er uns vorschrieb. Der Sohn ist ein Abbild seines Vaters und dieser ist der Gott der Ordnung. Und falls er uns empfahl, den Tag des Todes seines Sohnes zu feiern, dann sollten wir uns daran halten. Hätte er einen anderen Wunsch geäußert, müssten wir anders handeln. Denken wir daran, dass was weiß ist, ist auch weiß, aber alles, was nicht weiß ist, ist schwarz in seinen Augen. Was nicht von ihm kommt, kommt vom Satan. Der Tag des 14. Nisans fällt auf folgende Tage in unserem Kalender und beginnt abends des besagten Tages. Im Jahre 2020, der 8. April, 21, 27. März, 22, 15. April, 23, 5. April, 24, 22. April, 25, 12. April, 26, 1. April, 27, 21. April, 28, 10. April, 29, 30. März, im Jahr 2030, 17. April, 31, 7. April, 32, 26. März, 33, 13. April. Heutzutage glaube ich wenigstens, dass sich nur die gebürtigen Israeliten und von den sogenannten christlichen Gemeinschaften die Zeugen Jehovas an diese Regeln halten und das Pessachfest entsprechend feiern. Es soll aber nicht bedeuten, dass nur sie das Fest auf die korrekte Weise feiern, weil die Hebräer nur der uralten Tradition nachahmen, dass sie durch den von Mose vorausgesagten Propheten verworfen, nicht anerkannt haben. Dieser wurde aber den Judäern auch von Sacharja vorausgesagt. Auf diese Weise, da ihnen die Hintergründe nicht bekannt sind, wissen sie nicht das Geringste über irgendwelches finale Opfer. Die sogenannten Zeugen Jehovas dagegen feiern zwar das Fest am 14. Nisan, aber jedoch nicht alle, weil sie den Begriff eines Unwürdigen des Verzehrs des Pessachopfers eingeführt haben. Die Einführung dieses Begriffs ist definitiv nicht korrekt, weil laut ihrer Interpretationen handelt es sich um eine Person, die sich dessen nicht würdig fühlt, also sich selbst als unwürdig betrachtet. Würdig sind ihrer Meinung nach diejenigen, die sich selbst als solche empfinden, also den Willen Gottes erfüllen. Es wird dem Gewissen jedes Einzelnen überlassen. Ihr Vorgehen stützen sie auf einem der sogenannten Apostelbriefe und konkret auf der Aussage aus dem ersten Brief an die Korinther aus dem Kapitel 11 in den Versen 27 bis 29, die sie allerdings nur bruchweise interpretieren. Sie gehen in der Materie genauso vor wie die restlichen Gruppierungen der Kirche der Ketzer. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Diese Aussage klingt zwar sehr eindeutig, aber, wie es in solchen Fällen üblich ist, fehlen der gesamte Anfang und das Ende der Abmahnung, welche die Situation detailliert erklären. Deswegen werde ich auch ein größeres Fragment des Berichtes aus dem Kapitel 11 in den Versen 17 bis 34 vorführen, einfach um uns einen Überblick zu verschaffen. Wenn ich also Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass sie nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Ist der Sohn Gottes nur für Apostel oder Heilige gestorben? Nein, er starb für uns alle, für die Gläubigen. Er starb aber aus Gründen, über welche auch diese Gemeinschaft keine Vorstellung besitzt. Diese besprechen wir in der nächsten Folge. Auch die Mitglieder dieser Gemeinschaft haben keine Ahnung, woran sie glauben und wen sie preisen. Somit hat jeder, der sich selbst als einen Gläubigen, nicht einen Heiligen, Propheten oder Apostel, nur als einen Gläubigen empfindet, soll es, mehr muss er das Pessachopfer feiern und verzehren. Es bedeutet seine Wiedergeburt im Geist. Als er das Brot brach und aß und den Wein trank, hat er die Leiblichkeit des Menschen als eine der Beschuldigungen Satans gebrochen. Was wichtig ist, ist die Tatsache, dass wenn man zwischen dem Pessachopfer und einer gewöhnlichen Mahlzeit nicht unterscheiden kann und es so verzehrt, wie es das Beispiel detailliert beschrieb, sein eigenes Gericht ist. An dieser Mahlzeit wird er bestimmt ersticken. Diese Abmahnung diente der Situation, die stattfand, wo manche diese Mahlzeit als das tägliche Fressen empfanden, indem sie sich ihre Bäuche wie die sprichwörtlichen Ferkel vorschlugen. Diese ganze unangenehme Situation bezüglich der Unwürdigkeit ist auf der Basis eines schlechten Benehmens entstanden. Als sich die Gemeindemitglieder trafen, verzehrten sie nicht das Opfer, sondern fraßen es auf. Außerdem, im Vers 31 finden wir noch einen wichtigen Hinweis, der dieser angeblichen Unwürdigkeit des Verständnisses von Zeugen Jehovas nach widerspricht. Man spricht offen, dass, wenn wir uns selbst richten würden, und das tun sie in diesem Fall, dürfen wir nicht mehr vom Gott gerichtet werden. Wenn wir uns also auf das Urteil des Allmächtigen verlassen, ist unsere Beurteilung ohne jegliche Bedeutung. Nicht wir entscheiden, ob wir würdig sind, sondern der Allmächtige wird es tun, wenn die Zeit reif ist. Wir müssen allerdings Acht geben, damit wir uns würdig der Zugehörigkeit in der Gemeinde würdig erweisen, damit wir als ein Mitglied des Volkes Gottes betrachtet werden. Aus dieser Aussage geht noch anderes hervor, und zwar, dass jeder seine eigene Mahlzeit mit sich brachte und es zu großen Unterschieden in dem Umfang des Tellers gekommen sein musste. Dieser hat die verarmten Mitglieder der Gemeinde mit Sicherheit beschämt. Was wäre die Lösung? Das Aufteilen des Essens zwischen alle Brüder, damit alle satt werden und sich als gleichwertige Brüder fühlen konnten. Anderes Benehmen ist unwürdig eines Dieners Gottes. Meine Damen und Herren, als nächstes möchte ich das Thema des Bundes besprechen. Der Bund wurde geschlossen zwischen Abraham, dem Vater aller Gläubigen, und dem einzigen Gott, dessen Name ist Jehovah. Saul von Tarsus hat uns im Brief an die Galater im Kapitel 3 im Vers 7 als die Nachkommenschaft Abrahams bezeichnet. Erkennet daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Genauso wie man jeden als Hebräer bezeichnet, der das Zeichen der Beschneidung auf seinem Herzen hat, wie es im sogenannten Brief an die Römer im Kapitel 2 in den Versen 28 bis 29 geschrieben steht. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Gehen wir jetzt an das Thema näher heran und schauen uns das erste Beispiel an, das ich aus dem ersten Buch Mose, aus dem Kapitel 12, in den Versen 1 bis 7 vorführe. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein, und ich will segnen, die dich segnen, und wer dich flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Weiter im 7. Und der Herr erschien dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Wir haben hier mit einer eindeutigen Auswahl Gottes für den gerechten Abraham und mit seiner Belobigung als eine besondere Person zu tun. Die Aussage, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, bedeutet definitiv, dass es sich nur um rein körperlich gemeinte Nachkommen des Vaters aller Völker und allen Gläubigen handelt. In solchem Fall wird jeder Gläubige Gottes automatisch als ein Nachkomme Abrahams bezeichnet. Das nächste Beispiel aus dem Kapitel 13 in den Versen 14 bis 18 betrifft unter anderem das Versprechen der Übernahme des Kanaans. Und der Herr sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, so dass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Und Abram schlug seine Zelte auf und ging hin und ließ sich nieder unter den Terebinden von Mamre, die bei Hebron sind, und er baute dort dem Herrn einen Altar. Ein weiteres Beispiel einer Aussonderung Abrams finden wir im Kapitel 14 in den Versen 18 bis 20. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abram von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Diese Aussage wird später wahrscheinlich Saul von Tarsus als eine Grundlage seiner nicht gelungenen Überlegungen sein, die er im Brief an die Hebräer zusammenfasste, in welchem er den Sohn Gottes mit Melchisedek, den symbolischen ewigen Priester des Allerhöchsten, verglich. Im Kapitel 15 in den Versen 1 bis 21 bestätigt der Schöpfer und verspricht Abraham unzählige Nachkommenschaft. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kindlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Elisa von Damaskus. Und Abraham sagte: Siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich will deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und er sagte: Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Da sprach er zu ihm: Bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm alle diese. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne am Untergehen war, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham: Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört, und sie werden ihnen dienen, und man will sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst im guten Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hier zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Wir haben hier mit einer unangefochtenen Aussage Gottes bezüglich der Abstammung des abrahamischen Erbes zu tun. Er sollte definitiv aus einer rein körperlichen Verwandtschaft mit Abraham stammen. Die Wörter, der aus deinem Leibe hervorgeht, deuten darauf hin, dass die Nachkommenschaft aus dem Samen Abrahams stammen sollte, also aus seinem Genom. Das Kapitel 16 in den Versen 1 bis 16 deutet auf den ersten genetischen Nachkommen Abrahams, auf Ismael, den Sohn der Sklavin Hagar, hin. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham: Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abraham: Das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben, und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen.

und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Aber auch für Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich werde ihn segnen und werde ihn fruchtbar machen und ihr sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah, die im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Der Bund Gottes betrifft, wie wir gehört haben, nur den Sohn, der mit seiner rechtmäßigen Ehefrau, also Sarah, gezeugt sein sollte. Dieser geht auf den nächsten, ausschließlich einen männlichen Erben, über. Genau so und nicht anders klingt das Versprechen des Allmächtigen, das er Abraham gegeben hat. Als Zeichen des Bundes wurde das Beschneiden der Vorhaut festgelegt. All das hat eine große Bedeutung für den endgültigen Nachkommen Abrahams, der tatsächliche Erbe des Bundes ist. Jeder Nachkomme Abrahams, so auch der endgültige Erbe, muss aus dem Inneren seines Zeuges stammen. Er muss also durch die Befruchtung einer Eizelle der Ehefrau mit dem Samen ihres Ehemannes, eines Nachkommens Abrahams, gezeugt werden. Diese Fakten sind sehr wichtig und unwiderruflich. Ich werde mich noch mehrmals im Verlauf der Serie auf die Wichtigkeit dieses Bundes berufen. Kapitel 12. Wir gehen zum nächsten Beispiel über, das den Besuch von zwei Engeln bei Abraham beschreibt. Wir finden den Bericht im Kapitel 18 in den Versen 10 bis 15. Da sprach er: Wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah deine Frau einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Abraham und Sarah waren aber alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Inneren und sagte: Nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben? Und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum hat Sarah denn gelacht? Sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach: Nein, du hast doch gelacht. Dieses Beispiel bestätigt erneut das Versprechen, dass der Sohn durch Abraham gezeugt und durch Sarah geboren sein sollte. Das Versprechen hat sich, wie wir aus dem Kapitel 21 in den Versen 1 bis 12 gleich erfahren werden, nach einem Jahr erfüllt. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinen Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham war aber 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Weiter in den Versen 10 bis 12. Da sagte sie zu Abraham: Vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Und dieses Wort war sehr übel in Abrahams Augen, um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abraham: Lass es nicht übel sein in deinen Augen, wegen des Jungen und wegen deiner Magd. In allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme, denn nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Auch in Bezug auf Ismael hielt Gott sein Versprechen ein und hat ihn zum Vater von vielen Nationen gemacht, worüber wir in den Versen 13 bis 21 lesen. Doch auch den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil er dein Nachkomme ist. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, legte es auf ihre Schulter und gab ihr das Kind und schickte sie fort. Da ging sie hin und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als aber das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen der Sträucher. Und sie ging und setzte sich gegenüber hin, einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sagte sich: Ich kann das Sterben des Kindes nicht ansehen. So setzte sie sich gegenüber hin, erhob ihre Stimme und weinte. Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Da rief der Engel Gottes der Hagar vom Himmel zu und sprach zu ihr: Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört, dort wo er ist. Steh auf, nimm den Jungen und fasse ihn mit deiner Hand, denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott aber war mit dem Jungen und er wurde groß und wohnte in der Wüste. Und er wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihn eine Frau aus dem Land Ägypten. Ein weiteres Beispiel bezüglich des Bundes mit Abraham finden wir im Kapitel 22 in den Versen 1 bis 18, das über die Glaubensprobe, auf welche Abraham gestellt werden sollte, berichtet. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham, und er sprach zu ihm: Abraham, und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechten mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe, das Feuer und das Holz, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott will sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander, und sie kamen an den Ort, den Gott ihn genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesen Ort den Namen: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Meine Damen und Herren, wie ich schon in der zweiten Folge angedeutet habe, als ich die Angelegenheit des Gehorsams besprochen habe, die hier beschriebene Situation ist ohne Zweifel eine Prophezeiung betreffend einen offiziell nicht vorhandenen, aber in dem Unterbewusstsein existierenden Schwur Gottes bezüglich der Opferung des Sohnes Gottes, unter anderem für die Sünden der gesamten Nachkommenschaft Abrahams. Ich werde das Gelöbnis nicht erneut wiederholen, aber werde mich dieses in der nächsten Folge in einem ein wenig anderen Aspekt bedienen. Das Kapitel 24 in den Versen 1 bis 10 und 61 bis 67 beschreibt die Prozedur der Suche nach einer geeigneten Ehefrau für Isaak. Ich will dich schwören lassen bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinen Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kanaaniten nimmst, in deren Mitte ich wohne, sondern du sollst in mein Land und zu meiner Verwandtschaft gehen und dort eine Frau für meinen Sohn, für Isaak, nehmen. Der Knecht aber sagte zu ihm, vielleicht wird die Frau mir nicht in dieses Land folgen wollen. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du ausgezogen bist? Da sagte Abraham zu ihm, hüte dich wohl, meinen Sohn dorthin zurückzubringen. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Verwandtschaft genommen und der zu mir geredet und der mir dies geschworen hat, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du eine Frau für meinen Sohn von dort holen kannst. Wenn aber die Frau dir nicht folgen will, so bist du frei von diesem Schwur. Nun sollst du meinen Sohn nicht dorthin zurückbringen. Und der Knecht legte seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor ihm in Hinsicht auf dieses Wort. Dann nahm der Knecht 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und nahm allerlei Gut seines Herrn mit sich. Und er machte sich auf und zog nach Aram nach Haraim zu der Stadt Nachos. Weiter im Vers 61. Und Rebekka machte sich mit ihren Mädchen auf, und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann. Und der Knecht nahm Rebekka und zog hin. Isaak war aber von einem Gang zum Brunnen Lacharoi gekommen. Er wohnte nämlich im Land des Südens. Und Isaak aber war hinausgegangen, um auf dem Feld zu sinnen beim Anbruch des Abends. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, Kamele kamen. Und auch Rebekka erhob ihre Augen und sah Isaak. Da glitt sie vom Kamel und sagte zu dem Knecht, wer ist dieser Mann, der uns da auf dem Feld entgegenkommt? Und der Knecht sagte, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Der Knecht aber erzählte Isaak all die Dinge, die er ausgerichtet hatte. Dann führte Isaak sie in das Zelt seiner Mutter Sarah und er nahm Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Und Isaak tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter. Dieses Beispiel, obwohl es nicht direkt den Bund betrifft, scheint mir aus einem Grund sehr wichtig zu sein, weil so wie sein Vater auch Isaak nur eine Frau zu seiner Gattin machte, die ihm den Erben seines Besitzes gebären sollte. Außerdem stellt uns dieses Beispiel auf eine sehr deutliche Weise vor, was es überhaupt bedeutet, eine Frau zu heiraten. Isaak hat sie einfach in sein Zelt hineingeführt und sie zur Ehefrau genommen, indem er einen Geschlechtsakt mit ihr vollbrachte, damit beide zu einem Leibe werden, genau wie es die Schrift vorschreibt. Ein Versprechen an eine Frau vor dem Angesicht Gottes, das von seinem Boten, nicht einmal von ihm selbst, ihr und ihren Eltern gegeben wurde, und ein Geschlechtsakt nach der Ankunft reichten vollkommen aus, damit sie seine rechtmäßige Frau wurde. In dem Moment, als der Akt vollbracht wurde, sind sie zu einem Leibe geworden. Da gab es keine Zeugen, Dorfältesten oder Priester, keine Ämter, damit alles offiziell wäre. Der Allmächtige war alles in einem. Wir werden diese Angelegenheit noch mehrmals anhand von vielen anderen Beispielen angehen, weil sie eine Schlüsselrolle in den falschen Lehren und Praktiken der Weltkirche spielt. Kapitel 13. Jetzt aber werde ich zum nächsten Beispiel übergehen, das über die Bestätigung des Bundes mit Isaak berichtet. Wir finden den Bericht im Kapitel 26 in den Versen 2 bis 5 und 24 bis 25. Und der Herr erschien ihm und sprach, zieh nicht hinab nach Ägypten, bleibe in dem Land, das ich dir sage. Halte dich als Fremder auf in diesem Land und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Und mit deinen Nachkommen werden sie segnen alle Nationen der Erde dafür, dass Abraham meine Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat, meine Gebote, meine Ordnungen und meine Gesetze. Weiter in den Versen 24 und 25. Und der Herr erschien ihm jener nach und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren um meines Knechtes Abraham willen. Und er baute dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort ein Zelt auf. Und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. So ging der Bund auf den Erbe Abrahams über. aus dem Kapitel 28 in den Versen 1 bis 22, das ich nur fragmentarisch vorführe, erfahren wir über die Bestätigung des abrahamischen Bundes mit seinem Enkel, einem der Söhne Isaaks, mit Jakob, der sich auf den Weg zur Familie seiner Mutter Rebekka machte, um dort eine Ehefrau zu finden. Da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Und er befahl ihm und sagte zu ihm, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans. Mache dich auf, geh nach Padan Aram, zum Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. Und er gebe dir Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst. Weiter im Vers 11. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel, und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben, und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden, und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Der Bund mit Jakob wurde bestätigt und um eine Zusicherung des Schutzes und der Fürsorge erweitert. Dieses Beispiel ist, meine Damen und Herren, eine Prophezeiung, weil genau die gleiche Zusicherung den Messias betraf und weiterhin auch betrifft, weil seine Nachkommenschaft das gelobte Land noch nicht erhalten hat. Diese Prophezeiung ist ein Teil, das Vorwort einer viel umfangreicheren Prophezeiung, einer eines globalen Ausmaßes, die ich in der nächsten Folge detailliert offenlegen werde. Das nächste Beispiel, das ich jetzt vorführe, betrifft den Bund, den Gott mit dem König David erneuerte. Der Bericht stammt aus dem zweiten Buch Schmuels, das heißt Samuels, aus dem Kapitel 7 in den Versen 8 bis 19. Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David sagen, so spricht der Herrscharen. Ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät, und die Sünde der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher, und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So verkündigt dir nur der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leibe kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königstums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich es vom Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig, dein Thron soll feststehen für ewig. Nach all diesen Worten und nach diesem ganzen Gesicht, so redete Nathan zu David. Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte, wer bin ich, Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierhin gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr. Und du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet und dies als Weisung für Menschen, Herr. Der Bund, der auch mit David bestätigt wurde, ist der gleiche wie mit Abraham. Der Bund spricht auch in diesem Fall ganz deutlich von einem Nachkommen aus dem Schoß David, also von einem hundertprozentigen Nachkommen aus Davids Samen. Der Bund gilt für alle seine Nachkommen, auch diese, die sich in der Zukunft gegen Gott stellen werden und mit menschlicher Hand bestraft werden sollten. Es kann sich also nicht um eine Prophezeiung über den Messias oder den finalen Nachkommen Abrahams und Davids handeln. Diese Voraussage betraf Salomo, den Sohn Davids und spätere Nachkommenschaft des Hauses Juda. Das nächste Beispiel möchte ich aus dem Kapitel 22 in den Versen 50 bis 51 vorführen. Darum will ich dich preisen, Herr, unter den Nationen und will preisen deinen Namen, der seinem König große Rettung schenkt und Gnade erweist seinem Gesalbten, David und seinen Nachkommen ewig. König David wiederholt das Versprechen Gottes erneut im Kapitel 23 im Vers 5. Ja, ist nicht so mein Haus bei Gott? Hat er mir doch einen ewigen Bund gesetzt, in allem geordnet und bewahrt, denn all mein Heil und all mein Wohlgefallen lässt er es denn nicht preisen? Das zweite Buch der Könige im Kapitel 8 im Vers 19 zitiert erneut das Versprechen Gottes bezüglich Davids, trotz den schwersten Vorgehen, welchen sie seine Nachkommen schuldig gemacht haben. Aber der Herr wollte Juda nicht vernichten, um seines Knechten Davids willen, wie er ihm zugesagt hatte, dass er ihm eine Leuchte geben wolle und seinen Söhnen alle Tage. Wie wir sehen, die Aussagen, die die Nachkommen Davids als seine Söhne, die über Juda herrschen sollten, bezeichnen, deuten darauf hin, dass sie nie an der Gültigkeit verlieren werden. Sie wurden sogleich von Gott, wie auch von den Betroffenen mehrmals wiederholt, was allerdings eine Aussage, die wir erst in der sechsten Folge besprechen werden, widerspricht. Kapitel 14. Ein besonders anschauliches Beispiel finden wir in dem Buch Jeremia im Kapitel 33 in den Versen 22 bis 26. Wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann, ebenso werde ich die Nachkommen meines Knechtes Davids und die Leviten zahlreich machen, die mir dienen. Und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia. Hast du nicht gesehen, was dieses Volk redet, indem es sagt, die beiden Geschlechter, die der Herr erwählt hätte, die hat er verworfen. Und wie sie mein Volk schmähen, dass er von ihnen keine Nation mehr sei? So spricht der Herr, wenn mein Bund mit dem Tag und der Nacht nicht mehr besteht, wenn ich die Ordnungen des Himmels und der Erde nicht festgesetzt habe, dann werde ich euch, die Nachkommen Jakobs und meines Knechtes Davids, verwerfen, dass ich nicht mehr von seinen Nachkommen Herrscher nehme über die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, denn ich werde ihr Geschick wenden und mich über sie erbarmen. Die gleiche Aussage konnte heutzutage so lauten, so wie die Naturgesetze im gesamten Universum konstant sind, so konstant ist mein Bund mit Abraham und David und ihren Nachkommen, die mir dienen. Es sollte sie aber nicht wundern, dass auch die Leviten als die Vertreter des Priestertums erwähnt wurden. Diese Aussage ist ein Hinweis, dass dieses Versprechen seine Gültigkeit so lange anhält, solange der Tempel steht. Somit widerspricht diese Aussage auch in keiner Weise dem Segen Jakobs bezüglich der Dauer der Herrschaft Judas. Beide sollten bis zur Ankunft des geheimnisvollen Schilochs ihre Gültigkeit behalten. Das Thema der wahren Abstammung von Priestern in Israel werde ich in späteren Folgen angehen, weil auch in Bezug auf diese besondere Gruppe man sich einer globalen Fälschung der Fakten schuldig machte. All diese Angelegenheiten werden wir im weiteren Verlauf klären. Die sprichwörtliche Kirsche auf der Torte stellt die Aussage aus dem Psalm 89 in den Versen 20 bis 37. Damals redetest du im Gesicht zu deinen Frommen und sagtest: Hilfe habe ich auf einen Helden gelegt, ich habe einen Auserwählten erhöht aus dem Volk. Ich habe David gefunden, meinen Knecht. Mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt. Meine Hand soll beständig mit ihm sein und mein Arm soll ihn stärken. Kein Feind soll ihn bedrängen und kein Sohn der Ungerechtigkeit ihn bedrücken. Ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern, die ihn hassen, will ich niederstoßen. Meine Treue und meine Gnade sollen mit ihm sein und durch meinen Namen soll sein Horn erhöht werden. Ich will seine Hand auf das Meer legen und seine Rechte auf die Ströme. Er wird mich anrufen: Mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Ewig will ich ihm meine Gnade bewahren und mein Bund soll ihm festbleiben. Und ich will meine Nachkommen einsetzen für immer und seinen Thron wie die Tage der Himmel. Wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht wandeln in meinen Rechtbestimmungen, wenn sie meine Ordnungen entweihen und meine Gebote nicht halten, so werde ich ihr Vergehen mit der Rute und ihre Ungerechtigkeit mit Schlägen heimsuchen. Aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit, wie könnte ich David täuschen? Seine Nachkommenschaft soll ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir. Kann man sich eine mehr anschaulichere Aussage, die ein Versprechen einer ewigen Treue des Schöpfers seinem Geschöpf gegenüber beinhaltet, überhaupt vorstellen? Anhand dieser Aussage bin ich der Meinung, dass der finale Nachkomme Abrahams im Körper von David kommen wird. In seinem Inneren wird aber er, der Engel Gottes, bezeichnet als Sohn Gottes, Platz nehmen. Behalten Sie gut in Erinnerung die Wörter: Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern. Oder: Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit. Oder: Seine Nachkommenschaft soll ewig sein. Weil das Gewicht dieser Aussagen eine große Rolle in der Korrektur von einigen Lügen spielt, die in den Lehren der Kirche der Ketzer beinhaltet sind. Darüber jedoch, wenn die Zeit reif ist. Ich möchte Sie allerdings auf etwas aufmerksam machen, und zwar: Ist es Ihnen nicht aufgefallen, dass in keiner Aussage, die die Nachkommen Davids und den Bund betrafen, ein einziges Wort über die Ablehnung, den Hass, den Verrat, die Verfolgung, den Schmerz, die Erniedrigung, über die Verurteilung, die Folterung und den Tod auf dem Kreuz gefallen sei? Verwunderlich, nicht wahr? Auch dieses Geheimnis werde ich schrittweise lüften. Ich werde damit in der 5. Folge anfangen. Ein weiteres Beispiel des neuen Bundes mit der israelischen Gattin, wie der Allmächtige das Volk Israel bezeichnete, finden wir im Kapitel 2 in den Versen 18 bis 25 des Buches Hosea. Und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da rufst du, mein Mann, und du rufst mich nicht mehr, mein Baal. Und ich entferne die Namen der Baalin aus ihrem Mund, und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt. Und ich schließe für sie an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit den kriechenden Tieren des Erdbodens. Und Bogen und Schwert und Krieg zerbreche ich und entferne sie aus dem Land. Und ich lasse sie in Sicherheit wohnen. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben, und du wirst den Herrn erkennen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich erhören, spricht der Herr. Ich erhöre den Himmel, und er erhört die Erde, und die Erde erhört das Korn und den Most und das Öl, und diese erhören Jezreel. Und ich will sie mir säen im Land, und ich will mich über Lo-Ruhama erbarmen, und ich will zu Lo-Ami sagen, du bist mein Volk. Und er wird sagen, mein Gott. Wir haben hier mit der Beschreibung einer Zeitperiode zu tun, die sich in einer nicht näher bestimmten Zukunft befindet. Man spricht von der Verwerfung durch die Israeliten, der Sünde des Götzendienstes und der Rückkehr zu Jehovah. Man spricht von dem Frieden mit der Tierwelt, was ein Hinweis auf eine Versöhnung des Menschen mit den Tieren, deren Platz er einnahm, ist. Es kann sich also nur um die Zeit nach dem Gericht Gottes handeln, also um unsere Zukunft. Diese Prophezeiung ist die erste Ansage eines neuen Bundes, der nicht auf dem Gehorsam, sondern auf der Liebe, Barmherzigkeit und dem Vertrauen aufgebaut sein sollte. Ein anderes Beispiel, das eine Ansage eines neuen Bundes, allerdings mit dem gesamten Volk Gottes betrifft, finden wir im Buch Jeheskel im Kapitel 11 in den Versen 16 bis 21. Darum sage ich, so spricht der Herr, Herr, ja, ich habe sie fern unter den Nationen sein lassen. Ja, ich habe sie in die Länder zerstreut und bin ihnen nur wenig zum Heiligtum geworden in den Ländern, wohin sie gekommen sind. Darum sage, so spricht der Herr, Herr, ich werde euch aus den Völkern sammeln und euch aus den Ländern zurückbringen, in die ihr zerstreut worden seid, und werde euch das Land Israel geben. Und sie werden dorthin kommen und alle seine Scheusale und alle seine Gräuel daraus entfernen, und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben, und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtbestimmungen bewahren und sie befolgen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Jene aber, ihr Herz folgt ihren Scheusalen und ihren Gräueln nach, ihren Weg bringe ich auf ihren Kopf, spricht der Herr, Herr. Eine ähnliche Aussage finden wir im Kapitel 36 in den Versen 23 bis 28. Und ich werde meinen großen, unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Gütern werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meine Ordnungen lebt und meine Rechtbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Und weiter im Kapitel 37 in den Versen 24 bis 28 lesen wir Folgendes. Und mein Knecht David wird König über sie sein, und sie werden alle einen Hirten haben, und sie werden in meinen Rechtbestimmungen leben und meine Ordnungen bewahren und sie tun. Und sie werden in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben, und sie werden darin wohnen, sie und ihre Kindeskinder bis in Ewigkeit, und mein Knecht David wird ihr Fürst sein für ewig. Und ich schließe mit ihnen einen Bund des Friedens, ein ewiger Bund wird es mit ihnen sein, den gebe ich ihnen und lasse sie zahlreich werden und setze mein Heiligtum in ihre Mitte für ewig. Und meine Wohnung wird über ihnen sein, und ich werde ihnen zum Gott, und sie werden mir zum Volk sein. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum für ewig in ihrer Mitte ist. Meine Damen und Herren, im Fall von diesem Fragment möchte ich Sie bitten, bezüglich ewiger Herrschaft von dem künftigen König David, aber auch von dem einzigen Hirten, auf den das Volk Gottes hören sollte, aufmerksam machen. Die Schrift deutet doch in keiner Weise an, dass David die Rolle des Hirten übernimmt. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Personen, um den König und um den Hirten. Wir dürfen die Person des geheimnisvollen Schilochs nicht vergessen, weil er die Schlüsselfigur in allen Prophezeiungen, die den finalen Nachkommen Abrahams betreffen, ist. Der König ist eine materielle, körperliche Person aus Fleisch und Blut und der Hirte ist ein Führer des menschlichen Geistes, der das Volk im Geist Gottes führt. Es deutet nämlich eine weitere Aussage darauf hin, weil nach der Ankündigung des Hirten man über den Gehorsam dem Gesetz gegenüber spricht, was nichts anderes bedeutet, dass durch das Einwirken von dieser geistigen Person das Volk dem Schöpfer dienen wird. Sie wird das Volk unter dem König David leiten. Gott spricht in diesem Fall gar nicht von sich selbst, weil, wenn er sich selbst gemeint hätte, hätte er keinen König ernannt, sondern, wie es schon anfänglich war, würde er selbst der Schöpfer und der König. Das wollte er aber nicht tun, sondern, um David zu würdigen, soll sein Nachkomme, sehr wahrscheinlich eine Art Kopie Davids, als König herrschen. Alle drei Fragmente berichten praktisch von einer Kopie Davids, in deren Innerem ein geistiger Priester wohnen wird. Die Wörter »neues Herz« und »neuer Geist« sind eine Ansage eines tiefen Glaubens, welcher den Auserwählten geschenkt wird, der aber nicht im Auge, sondern im Herz seine Wurzel hat. Diese Prophezeiung spricht auch von einer Fürsorge, einer Stärkung für die Gläubigen, die hier als Israeliten und die Söhne Abrahams bezeichnet wurden. Auch die Aussage, die der Sohn Gottes machte und welche ich schon vorführte, berichtet über die Hilfe, eine Stärkung für die Treuen Gottes, wie zum Beispiel im Kapitel 6 in den Versen 43 und 44 des Evangeliums nach Johannes. Da antwortete er und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Die angesagte Stärkung überschreitet jedoch nicht die Grenzen des Paktes, über welchen wir in der nächsten Folge sprechen werden, weil Satan viel mehr Macht als der Zimmermann besaß. Gerade aus diesem Grund werden wir gestärkt, wenn wir schon nur anfangen, nach der Wahrheit über Gott zu suchen. Ich sollte zwar hier meinen Kommentar beenden, möchte Sie aber auf die letzten Wörter der Aussage aufmerksam machen, weil sie sehr auffallen. An wen hat er die Aussage gerichtet? An alle, die an Gott und ihn als den Sohn Gottes glauben. Allerdings, niemand ist imstande, dem Glauben von sich selbst zu folgen, sondern nur, wenn ihm durch den Allmächtigen geholfen wird. So lautet doch der Gedanke. Es ist unmöglich, weil wir doch mit Satan zu kämpfen haben. Niemand, keiner, nicht eben ein einziger, also auch nicht seine Schüler, die künftigen Apostel und die künftigen Heilige. Sie alle werden erst am Tag des Gerichtes und nicht früher auferweckt werden. Zu welchen Heiligen betet ihr also, Völker der Erde? Bettet ihr um Hilfe zu denjenigen, die immer noch schlafen? Meine Damen und Herren, es ist Zeit, um eine Zusammenfassung zum Thema »Der Bund« durchzuführen, weil er die wichtigste Bedingung und der eigentliche Grund für die Ankunft des Messias ist. Aus allen vorgeführten Beispielen habe ich folgende Wahrheiten ausgelesen und ausgesondert. Erstens, der Bund mit Abraham betrifft einen Nachkommen, der vielleicht von David abstammen wird. Der Nachkomme muss aus dem Inneren, also aus dem menschlichen Samen stammen, sprich über den genetischen Code eines Menschen verfügen. Zweitens, der Bund wurde für eine unbegrenzte Zeit, was bedeutet für die Ewigkeit, geschlossen. Drittens, sowohl Abraham wie auch Isaak haben nur eine rechtmäßige Gattin gehabt, was ein sehr wichtiger Hinweis in Bezug auf die spätere Einführung des Gesetzes ist. Viertens, der Bund, genau wie die Erbschaft, ging auf den nächsten und ausschließlich einen männlichen Nachkommen über. Fünftens, der Bund wurde durch den Allmächtigen durch zusätzliche Regelungen erweitert, die den endgültigen Nachkommen Abrahams schützen sollten. Sechstens, Gott erneuerte den Bund mit dem König David auf eine besondere Weise. Er hat persönlich als einer der Nachkommenschaft Abrahams und Judas die Zusicherung einer ewigen Ausschließlichkeit für die Vertretung der leiblichen, königlichen Herrschaft über dem Volk Gottes bekommen. Die Körperlichkeit des Nachkommens, der die Herrschaft auf der Erde künftig übernehmen sollte, wurde in vielen Aussagen Gottes bestätigt. Es bedeutet, dass der finale Nachkomme aus dem Samen, also aus dem Träger der Genoms Abrahams, stammen muss. Meine Damen und Herren, sind Sie sich der Sache bewusst, dass irgendwelche Informationen, die sich in den Schriften des Neuen Testaments befinden, die diese Wahrheit über die körperliche Herrschaft des Nachkommen Davids anzweifeln, den Allmächtigen als einen Lügner darstellt? Sind Sie sich dessen überhaupt bewusst? Und ihr, die solche Lehren in der Welt verbreitet, seid ihr euch bewusst, auf welch dünnem Eis ihr euch da bewegt? Seid ihr euch dessen überhaupt bewusst? Mit diesem Akzent möchte ich diese Etappe der Folge beenden und Sie um das Überdenken jeglicher Information, die Sie bis jetzt erhalten haben, bitten. Auch in dieser Folge haben Sie über die Barmherzigkeit und den Gehorsam und die Strenge für die Abtrünnigen etwas gelernt. Ausnahmsweise werde ich zu diesem Thema keine neutestamentlichen Schriften vorführen, weil sie nur unbedeutende Aussagen, die nichts Erwähnenswertes bringen würden, beinhalten. Allerdings habe ich mich entschlossen, das Thema mit einer Aussage von der besten Sorte, das heißt aus der Offenbarung Johannes aus dem Kapitel 5, Vers 5, zu besiegeln. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Als eine Wurzel beschreibt man etwas, was aus dem Kern, aus dem Inneren stammt. Zu Ihrer Information, fast alle Ausgaben der Bibel, auch die Fremdsprachigen, benutzen an dieser Stelle das Wort Wurzel. Allerdings gibt es eine Übersetzung, wie die polnische Biblia Tysiąclecia übersetzt, die Bibel des Jahrtausends, Millennium Bibel, die an dieser Stelle nur den Begriff der Spross Davids benutzt, obwohl die deutschsprachige katholische Einheitsübersetzung den Begriff der Spross aus der Wurzel Davids nutzt. Sie würden mich fragen, wo das Problem liegt. Es ist sehr wichtig, weil die Weltreligion sowieso nichts von dieser Aussage versteht, aber sie noch zusätzlich verfälscht. Der Begriff der Wurzel Davids bedeutet nämlich die Ursprünglichkeit von jemandem oder von etwas, dank wem oder was David überhaupt als eine Person existieren konnte, die Ursache seiner Existenz. Meine Damen und Herren, dieser Begriff betrifft gar nicht den König David, sondern Gott persönlich, auch wenn wie in diesem Fall der Sohn Gottes gemeint ist, als der Ursprung der Existenz Davids und seines Glaubens. Er ist die Wurzel, ein Geist, der Bote Gottes, weil dank ihm David ein Gläubiger Gottes wurde und sein Lebenswerk zu einem gewissen Zeitpunkt in Wirklichkeit eine Prophezeiung und keine Lebensgeschichte ist. Nach der nächsten Folge werden Sie selbst erkennen, dass die Geschichte von manchen Personen und Ereignissen, über welche die Schrift berichtet, in Wirklichkeit weitreichende Prophezeiungen sind. Die Wurzel Davids bedeutet doch den Samen, den man in die Erde tut, der zuerst einen Wurzelspross entwickelt, um die Nahrung aufnehmen zu können, und erst später einen zweiten Spross nach oben entwickelt, um zu wachsen. Somit der Begriff der Spross Davids, wie in der polnischen Übersetzung, bedeutet eher jemanden, der ein Nachkomme Davids ist, also jemanden, der dank David existiert, was absolut falsch ist. Der Unterschied zwischen beiden Begriffen ist gigantisch. Es handelt sich um eine klare Verfälschung der Lehre Gottes. Um diesen Teil der Folge zu beenden, möchte ich noch eine andere Aussage, die den Bund betrifft, vorführen. In diesem Fall handelt es sich um eine Aussage über einen neuen Bund mit dem gesamten Volk Israel und wir finden sie im Kapitel 31 in den Versen 27 bis 36 des Buches Jeremia. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da sehe ich das Haus Israel und das Haus Juda, Samen von Menschen und Samen von Vieh. Und es wird geschehen, wie ich über sie gewacht habe, um sie auszureißen, abzubrechen, niederzureißen, zugrunde zu richten und zu vernichten. Ebenso werde ich über sie wachen, um zu bauen und zu pflanzen, spricht der Herr. In jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Väter haben unreife Trauben gegessen und die Zähne der Söhne sind stumpf geworden, sondern jeder wird wegen seiner Schuld sterben. Jeder Mensch, der unreife Trauben isst, dessen Zähne sollen stumpf werden. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächster oder seinen Bruder lehren und sagen, erkenn den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht für den Tag, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht für die Nacht, der das Meer erregt, das seine Wogen brausen, Herr der Herrscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen von meinem Angesicht weichen, spricht der Herr, dann soll ich auch die Nachkommenschaft Israels aufführen, eine Nation zu sein vor meinem Angesicht alle Tage. Gott spricht hier von einer inneren Ermahnung, Umwandlung Israels, über welche auch die anderen Propheten sprachen. Auch in anderen Prophezeiungen spricht man von einer Erfüllung der Herzen mit dem Geist Gottes, was eine innere Wandlung bedeutet. Es handelt sich um den Glauben im Herzen und nicht auf dem Altar. Dieses neue Bündnis soll niemals vergehen und wurde auf dem Fundament des Todes eines Geistes aufgebaut. Es handelt sich um einen Bund, der auf einem uneingenützigen Glauben in den Schöpfer und seinen Boten, den er als Sohn bezeichnet, basiert. Bemerken Sie bitte, dass der Allmächtige nicht über einen neuen Bund mit dem Volk Israel spricht, sondern es auf Judäa und auf Israel, sprich die restlichen 10 Stämme, die er normalerweise als Ephraim bezeichnet, teilt. Es handelt sich um die Stämme, die Samaria bewohnt haben, später auch als Galiläa, also als Heidenland bekannt. Solche Redewendungen sind in der Schrift nichts Seltenes, weil sie permanent angewandt wurden. Diese Splitterung deutet jedoch auf einen Fakt von einer außergewöhnlichen, einer kapitalen Bedeutung, der die gesamte Lehre der Weltkirche auf den Kopf stellt. Kurz gesagt, wir werden diese Tatsache, die von der Welt versteckt gehalten oder eher absichtlich verheimlicht wurde, in den nächsten Folgen Schritt für Schritt offenlegen. Sie erlaubt einem Gläubigen, mehr, sie zwingt ihn, die gesamte Lehre der Welt in den Mülleimer zu werfen. Sie richtet die seit Jahrhunderten zum Boden gestürzte Wahrheit über den Schöpfer wieder auf, weil die Zeit gekommen ist. Kapitel 15. Jetzt möchte ich mich der Auferstehung annehmen, ein Thema, über welches wir nur wenige Informationen in der Schrift auffinden. Den ersten Hinweis darüber liefert uns das erste Buch Schmuel, das heißt Samuel, im Kapitel 2, der Vers 6, im Gebet von Anna, der Mutter Samuels, die Gattin von Elkana, einen Ephraimiten. Der Herr tötet und macht lebendig, er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. In diesen Wörtern sprach die Mutter Samuels, des Sohnes Elkanas, des Nachkommens Josefs, über etwas, worüber niemand vorher gesprochen hat. In einer der folgenden Serie, die die Prophezeiungen über den Messias besprechen, werde ich das gesamte Gebet Annas vorführen, weil es vom Anfang an bis an das Ende eine Prophezeiung ist. Ein weiteres Beispiel über die Auferstehung sind die Aussagen von Hiob, den Gerechtesten aus seiner Generation, einer der wichtigsten Personen der Schrift, die zeitlich nur sehr schwer zuzuordnen ist. Ich werde seine Person in der nächsten Folge im Zusammenhang mit dem Pakt besprechen. Momentan werden wir uns aber mit dem Kapitel 7 in den Versen 8 bis 10 befassen, in dem Hiob bestreitet oder eher verneint eine Möglichkeit einer Auferstehung und betrachtet den Tod des Menschen als etwas Endgültiges. Das Auge dessen, der mich sehen will, wird mich nicht mehr gewähren. Richtest du deine Augen auf mich, so bin ich nicht mehr. Die Wolke schwindet und vergeht, so steigt, wer in den Scheol hinabfährt, nicht wieder auf. Zu seinem Haus kehrt er nicht mehr zurück und seine Stätte weiß nichts mehr von ihm. Wir finden in seinen Wörtern eine Verbitterung, die mit den Schicksalsschlägen, die ihn trafen, verbunden ist. Wir erkennen, dass seine Aussage einen endgültigen Charakter aufweist und die leibliche Art der Wahrnehmung eines menschlichen Wesens offenlegt. Sie hat ihren Ursprung in der Ahnungslosigkeit über die Existenz von etwas anderes als nur der sterbliche Körper. Wenn dieser abstirbt, hört der Mensch auf zu existieren und kann niemals zurückkehren. Wir gehen jetzt zum Kapitel 14 in den Versen 1 bis 14 über, um uns die Veränderung seiner Ansichten anzuschauen. Der Mensch, der von der Frau geboren, lebt kurze Zeit und ist mit Unruhe gesättigt. Wie eine Blume kommt er hervor und verwelkt, und wie der Schatten flieht er und kann nicht bestehen. Doch über einen solchen hast du deine Augen geöffnet und mich führst du ins Gericht mit dir. Wie könnte ein Reiner vom Unreinen kommen, nicht ein einziger? Wenn seine Lebenstage festgesetzt sind, die Zahl seiner Monate bei dir feststeht, wenn du ihm sein Ziel gesetzt hast, dass er es nicht überschreiten kann, so blicke weg von ihm, so dass er Ruhe hat, damit er, wie ein Tagelöhner, seinen Tag genießen kann. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus und seine Triebe bleiben nicht aus. Wenn seine Wurzel auch in der Erde altert und sein Stumpf im Staub abstirbt, vom Duft des Wassers sprust er wieder und treibt Zweige wie ein Pflänzling. Ein Mann aber stirbt und liegt da, und ein Mensch verscheidet, und wo ist er dann? Die Wasser verrinnen aus dem Meer, und der Fluss trocknet aus und versiegt. So legt der Mensch sich hin und steht nicht wieder auf. Bis der Himmel nicht mehr ist, erwacht er nicht und wird nicht auserweckt aus seinem Schlaf. Dass du mich doch im Scheol versteckst, mich verbergest, bis dein Zorn sich abwendete, mir ein Ziel setztest und dann meiner gedächtest. Wenn ein Mann stirbt, wird er etwa wieder leben? Alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung käme. In den ersten Wörtern deutet Hiob darauf hin, dass es auch etwas weiteres nach dem Tod geben muss, weil er aus der Sicht eines toten Menschen sprach und auf das künftige Gericht deutet, das auch über ihn fällt. Er deutet auf eine Art Existenz, die in einer unbestimmten Zeit endet, wenn man gezwungen wird, sich vor dem Schöpfer stellen zu müssen. Im weiteren Vers spricht er und vergleicht den Tod von Bäumen und stellt sogar die Frage, was mit dem Menschen nach dem Tod geschieht. Er vergleicht einen Baum und den Menschen und zeigt deutlich auch die Vorteile für den Baum, weil obwohl er tot und ausgetrocknet ist, wenn er Wasser bekommt, kann er wieder erleben und Sprösslinge schießen. Eine Antwort auf die gestellten Fragen finden wir in den nächsten Wörtern, als er feststellt, dass der Mensch so lange nicht auferstehen kann, solange der Himmel existiert. Wobei er gar nicht nur von einer Ewigkeit spricht, sondern auf einen tieferen Sinn hindeutet. Eine solche Einstellung erhält nämlich schon die nächste Aussage, als er sich über seinen schweren Schicksal beschwerte und Gott bat, ihn einfach zu töten und in den Scheol zu werfen. Aber nur für so lange, bis Gott ihn wieder erwähnt. Er sieht also die Hoffnung, dass er wieder auferweckt werden wird. Diese Aussagen erinnern auf die Feststellungen des Messias, dass auch das Gesetz so lange bestehen wird, solange der Himmel und die Erde existieren. Es bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass die so lange nicht vergehen, bis Satan nicht vernichtet wird und die Ordnung im Himmel wiederhergestellt wird, also bis sich die ersten Sachen getan haben, das heißt bis der neue Himmel und die neue Erde für das Volk Gottes eingerichtet werden. Wir kennen doch gut alle diese Aussagen. In diesem einen Satz von Hiob wurde die gesamte Zukunft des Volkes Gottes eingeschlossen und man muss nur wissen, sich herauszuholen, damit alles verständlich wird. All das werden wir im Verlauf der Serie detailliert besprechen. Im nächsten Beispiel aus dem Kapitel 16 in den Versen 20 bis 22 finden wir keinen Hinweis über die Auferstehung, aber ich möchte es vorführen, weil es die Verbitterung Hiobs sehr deutlich zeigt. Meine Gefährten verspotten mich. Zu Gott blickt mein Auge mit Tränen auf, dass er Recht schaffe für einen Mann gegen Gott und für einen Menschensohn gegen seine Gefährten. Denn es kommen nur noch wenige Jahre und ich werde einen Weg gehen, von dem ich nicht zurückkomme. In diesen Wörtern kommt es erneut zu einer Umwandlung seiner Einstellung und er betrachtet den Tod erneut als etwas Endgültiges oder eher etwas, von dem er nicht entkommen kann. Seine Aussage deutet eher auf ein anrückendes Ende seiner Tage hin und lässt eine tiefere Bedeutung außer Acht. Sie beschreibt die Hoffnungslosigkeit seiner Lage. Ein weiteres Beispiel werden wir aus dem Buch Jesaja, aus dem Kapitel 26 in den Versen 12 bis 21 schöpfen. Herr, du wirst uns Frieden geben und du hast ja alle unsere Werke für uns vollbracht. Herr, unser Gott, über uns haben außer dir andere geherrscht. Allein durch dich haben wir in deinen Namen gedacht. Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht wieder auf. Darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet und hast jede Erinnerung an sie verloren gegangen. Du hast die Nation vermehrt, Herr, du hast die Nation vermehrt, du hast dich verherrlicht. Du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Herr, in der Not haben sie dich gesucht, als deine Züchtigung sie bedrängte, schrien sie. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe sich windet, um Hilfe schreit in ihren Wehen, so sind wir, Herr, von deinem Angesicht gewesen. Wir gingen schwanger, wir wandeln uns. Doch es war, als ob wir Wind geboren hätten. Rettung verschafften wir dem Land nicht, und Bewohner der Welt wurden nicht geboren. Deine Toten werden lebendig, meine Leichen wieder auferstehen. Wach auf und jubelt, Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die Schatten gebären. Geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Zimmer und schließ deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis die Verwünschung vorübergeht. Denn siehe, der Herr zieht aus seiner Stätte aus, um die Schuld der Erdbewohner an ihnen heimzusuchen. Dann wird die Erde ihr Blut enthüllen und nicht länger ihre Erschlagenen bedecken. Diese Aussage teilt die Toten in zwei unterschiedliche Gruppen auf. Die erste beschriebene Gruppe sind die Toten, die in Gottes Augen für tot erklärt wurden, also die für ewig gestorben sind, so dass sogar jegliche Erinnerung an sie verloren gehen wird. Es handelt sich um alle diese Sünder, über die der Prophet Hesekiel berichtet, dass sie sich an dem tiefsten Punkt auf dem Boden des Scheols befinden und niemals wieder auferweckt werden. Die zweite Gruppe besteht aus Gläubigen Gottes, welche für ihn niemals sterben, also immer lebendig sind und die Erinnerung an sie niemals verloren geht. Es handelt sich in erster Linie um alle Heiligen Gottes, die den Märtyrertod starben, wie zum Beispiel die meisten Propheten, Aposteln etc. und alle anderen Gerechten der Erde. Eine solche Splitterung von Toten erinnert auf einige Aussagen des Sohnes Gottes, die Gerechten, wie zum Beispiel Abraham betreffen, die für Gott immer lebendig sind. Diese Toten, die Toten Gottes, werden eines Tages auferweckt werden und die Erde wird ihre Körper freigeben. Weitere Aussagen deuten auf Ereignisse hin, die in solchen Werken wie die Offenbarung Johannes zu finden sind, also Ereignisse, wenn das Volk Gottes in Sicherheit gebracht wird, während die Welt der Sündigen bestraft wird. Solche Aussagen gleichen den aus dem Evangelium nach Matthäus aus dem Kapitel 24, die wir in den letzten Folgen besprechen werden, die darüber berichten, dass die Engel Gottes das Volk Gottes aufsammeln und an einer sicheren Stelle verstecken werden. In den Worten des Propheten können wir auch nicht die Satisfaktion und Aufregung aus der Hoffnung auf die künftige Auferstehung der Gerechten Gottes außer Acht lassen. Als nächstes Beispiel werde ich eine Aussage aus dem Buch Hesekiel aus dem Kapitel 37 in den Versen 1 bis 14 vorführen. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal, und dieses war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber, und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales, und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte: Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen: Ihr vertrockneten Gebeine, hör das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut, und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah, und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie oben darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage dem Odem, weissage Menschensohn, und sprich zu dem Odem: So spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen: Unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr, Herr. Siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern herauskommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, geredet und getan habe, spricht der Herr. Wir haben hier mit einer sehr anschaulichen und gleichzeitig einer symbolischen Form der Auferstehung zu tun. In diesem Fall betrifft die Auferstehung selbstverständlich nur die Auserwählten aus dem Volk Israel, allerdings auch einen Fremden, der gerecht war und zum Volk Gottes angerechnet wird. Der Allmächtige verspricht ihnen, dass sie im Land ihrer Vorfahren eingesetzt werden, aber die Aussage behauptet nicht, dass es sich ausschließlich um die Gerechten, die sich als würdig erweisen, handeln wird. Wie wir wissen, hat Gott, der Gerechte, ein Gericht über jeden Lebenden auf Erden versprochen, was mit einem Schluss gleich ist, dass die Auferstehung auf das Gericht jeden betrifft, aber das Bewohnen von Kanaan ausschließlich die Auserwählten, die Gerechten zwischen ihnen, die sich als würdig erweisen werden. Das erwähnte Israel bedeutet also die Auserwählten Gottes, die er selbst als Israeliten anerkennt. Allerdings, nicht jeder gebürtige Hebräer wird als ein Israeliter anerkannt werden, weil wie eine weitere Aussage Jesaja behauptet, nur der kleinste Rest, also ein geringer Teil aus dem Stammbaum Israels, wird zum Gott wiederkehren und die Erlösung finden. Vielleicht handelt es sich um die sagenhaften 7000 oder um die sogenannten Wenigen, sprich um die in der Offenbarung Johannes genannten 144.000 Hebräer. Das nächste Beispiel habe ich aus dem Buch Hosea aus dem Kapitel 6 in den Versen 1 bis 2 genommen und es betrifft die Person Messias, weil es eine der Prophezeiungen über seine Person ist. Kommt, lass uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen neu beleben, am 3. Tag uns aufrichten, dass wir von seinem Angesicht leben. Der Vers 1 deutet darauf hin, dass Gott als eine allmächtige Person imstande ist, seinen Fluch umzukehren und in einen Segen umzuwandeln, also so, wie er uns in die Knie zwingen kann, so kann er uns auch wieder aufrichten. Der 2. Vers bestätigt diese Einstellung und geht einen Schritt weiter, so dass er Gott auch die Macht zuschreibt, uns aus der Umarmung des Todes rauszuholen. In diesem Fall handelt es sich nicht nur um eine Prophezeiung über die Auferstehung des Sohnes Gottes, sondern vielmehr, was der Welt nicht bewusst ist, über die Erfüllung einer der wichtigsten Bedingungen des Paktes, also einen 3-tägigen Verbleibes im Scheol. Durch die Erfüllung aller Bedingungen des Paktes haben auch wir die Chance bekommen, uns der Auferstehung würdig zu erweisen und auf ein ewiges Leben an der Seite des heiligen Jehovah zu hoffen. Jetzt ein weiteres Beispiel aus dem Buch der Psalmen, aus dem Psalm 17 in den Versen 13 bis 15, dessen ein längerer Abschnitt ich in der 7. Folge besprochen habe, weil es sich um eine Prophezeiung bezüglich der Person des Messias handelt. Steh auf, Herr! Tritt ihm entgegen, wirft ihn nieder, rette meine Seele von dem Gottlosen durch dein Schwert, vor den Leuten durch deine Hand, Herr, von den Leuten, deren Teil im Leben von dieser Welt ist. Was du zugedacht hast, damit füllst du ihren Bauch, dass noch ihre Söhne davon satt werden und ihren Kindern den Rest hinterlassen. Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache, mit deinem Bild. In diesen Wörtern verlangt der Sohn Gottes nach einer gerechten Strafe für seine Verfolger, die er als gottlose Sünder bezeichnet, die ihre Bäuche mit allem Gut dieser Welt fühlen. Sie werden als Leute bezeichnet, die nur dieses eines Lebens würdig sind. Sie kommen nicht weiter. Es handelt sich um einen sehr wichtigen Hinweis, den wir außerdem aus den Evangelien kennen. Im Vers 15 spricht er über seine eigene Auferstehung und die Rückkehr zum Vater. Das sind schon alle Informationen über die Auferstehung, die in den unterschiedlichen Perioden Israels vorkamen, aber unterschiedlich interpretiert wurden. Kapitel 16. Jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich ein Thema angehen, das für viele Kontroversen sorgt und als die Hölle bezeichnet wird. Dieser Begriff definiert einen Platz, wo die Geister der Sünder bestraft werden. In den Schriften des Alten Testaments finden wir keinen einzigen direkten Hinweis darüber, weil, wie ich schon mehrmals angedeutet habe, die Söhne Israels seit der Befreiung aus Ägypten bis zur babylonischen Knechtschaft, also ca. 1000 Jahre lang, unter einem besonderen Schutz Gottes sich befanden. So wurde ihnen jegliche Kenntnis über die Person Satans und andere Begriffe, die mit ihm in Verbindung gebracht werden könnten, vorenthalten. Der Begriff, die Höhle, ist also relativ neu und erscheint erst in den Schriften des Neuen Testaments, obwohl es auch in einigen älteren Apokryphen vorkommt. Wenn man diese Thematik betrachtet, muss man direkt am Anfang einen Unterschied zwischen dem Begriff die Höhle und dem Scheol machen, also einem Platz, wo die Geister der Toten bis zum Tag des Gerichts aufbewahrt werden. Der Begriff die Höhle bedeutet einen Platz, wo der offiziellen Lehre der Weltkirche entsprechend die verurteilten Geister, bezeichnet als die Seelen, ewig gequält werden. Auch Satan und seine Engel sollten nach ihrer Niederlage da ein ruhiges Plätzchen finden oder gar vernichtet werden. Sollte sie wirklich ein Platz der Folterung sein, da bin ich persönlich überzeugt, dass es gar nicht um eine Folterung der sündigen Geister für ihre Vergehen im Leibe geht, sondern vielmehr um ein Feuerbad, in dem sie gereinigt werden. Ich behaupte, dass das eigentliche Ziel in der Feuerreinigung liegt, um sie wie die sagenhaften Gold und Silber in der Schmelze des Ofens vor den Unreinheiten zu befreien und damit schrittweise wieder zum Gott zu bekehren. Der Brennofen konnte sich zum Beispiel im Zentrum der Sonne befinden. Wir müssen uns nämlich eines klar sein, dass der Allmächtige keine Freunde und kein Interesse hat, einen Sünder zu quälen, umso mehr ist er entschlossen, dem Sünder zu helfen, wieder auf die richtige Spur zu kommen, weil gerade das die wahre Lehre Gottes ist. Diese Erkenntnis hat weitreichende Konsequenzen, weil sie mit Sicherheit auch alle Geister betrifft. Der heilige Jehova hat keinen Spaß in der Zerstörung, obwohl dank der falschen Lehre der Kirche der Ketzer gerade auf diese Weise Gott von der Welt betrachtet wird. Gott liebt zu bauen und nicht zu zerstören, zum Leben zu erwecken und nicht zu töten. Und gerade darum, nach einer Periode der Reinigung im Feuer, wird die Welt hoffentlich erneut, wie vielleicht schon unzählige Male zuvor, bevölkert und das ganze Spiel wird von vorne anfangen, bis sich alle Geister bereinigen. In diesem Fall handelt es sich jedoch nur um eine fromme Hoffnung, die ausschließlich auf einer logischen Überlegung basiert. Wenn wir das Thema der Höhle betrachten, werden wir sehr schnell feststellen, dass zu der Quelle der Information hauptsächlich die verworfenen Apokryphen sowie auch sehr unklare Aussagen des Sohnes Gottes gehören. Diese stellen aber die Höhle gar nicht als einen Platz einer ewigen Folterung dar, sondern eher als einen Platz des endgültigen Todes in der Form einer symbolischen Verbrennung, die alles vernichtet. Wie es bekannt ist, hat das Feuer eine reinigende Wirkung und wir doch keinen Zweifel haben, dass nach einer Verbrennung des Körpers nur der sterile Staub übrig bleibt. Wie wir es aus der letzten Folge wissen, alles was Gott befohlen hat und alles was er mit einem Fluch belegte, muss durch das Feuer gehen, um gereinigt zu werden. Das gleiche betrifft auch das Volk Israel. Diese Anordnung betraf insbesondere sämtliche Kultobjekte wie die Götzen anderer Völker und sogar die Körper der Ketzer. Diese Anordnung führte der Allmächtige konsequent auch in Bezug auf seine geliebte Stadt Jerusalem für ihre jahrhundertlange Abtrünnigkeit durch. Die Babylonier führten die Feuerreinigung durch, zerschlugen, was zu zerschlagen war und brannten alles nieder. So viel über die materielle Welt und jetzt sollten wir zur Welt der Geister übergehen. Um der Sache auf die Spur zu kommen, werden wir gezwungen, als eine der Informationsquellen die bekannten Schriften des Neuen Testaments, die ich in diesem Fall auch aus der Elberfelder Übersetzung vorführen werde, sowie die Apokryphen, die keinen Platz im biblischen Kanon gefunden haben. Ich werde also mit dem Evangelium nach Matthäus anfangen, und zwar werde ich eine Aussage aus dem Kapitel 5 in dem Vers 29 zitieren. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zu Sünde gibt, so reiß es aus und werf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hülle geworfen wird. Ähnlich im Kapitel 18 im Vers 9. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reißt es aus und wirft es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hülle des Feuers geworfen zu werden. Und im Kapitel 11, in den Versen 22 und 23, wo steht: Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden, denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. In diesem Fall ist die Rede vom Hades, also eher dem Sheol, als von der Hülle, obwohl einige fremdsprachige Übersetzungen an dieser Stelle den Begriff der Hülle nutzen. Ein anderes Beispiel finden wir im Kapitel 12 in den Versen 4 bis 5 des Evangeliums nach Lukas. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht von denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchtet sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hülle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Beachten wir, dass kein aus allen bis jetzt vorgeführten Beispielen eine Antwort auf die Frage gab, was weiter geschieht. Kein Beispiel erläutert, ob es sich um einen Platz des endgültigen Todes oder einer Folterung für sündige Geister handelt. Alle sie sind eine Art Warnung vor Satan und den Konsequenzen, wenn man ihm gehorcht. Ganz anderes verhält sich schon die Sache im nächsten Beispiel aus dem Kapitel 10 im Vers 28 aus dem Evangelium nach Matthäus. Und fürchtet euch nicht von denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Höhle. Diese Aussage deutet schon auf einen Prozess der Destruktion des Leibes und des Geistes hin, weil man gerade zu solchen Zwecken den Begriff einer Verderbung benutzt. Es fällt jedoch kein einziges Wort über eine Folterkammer für Geister, eher spricht man von einer Vernichtung und vor dieser sollten wir Angst haben. Wieder anders sieht aus die Angelegenheit im nächsten Beispiel, aus dem Evangelium nach Markus aus dem Kapitel 9 in den Versen 43 bis 50. Und wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen in die Hülle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben einzugehen, als mit zwei Füßen in die Hülle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes einzugehen, als mit zwei Augen in die Hülle des Feuers geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Zwar ist die Aussage nicht komplett, weil ein Teil des Inhalts in zwei Versen fällt, aber sie spricht eindeutig von einer Stelle, an der die Sünde niemals vergeht und das Feuer niemals erlischt. Diese Aussage berichtet definitiv über einen Platz, an dem die Sünden nicht vergeben werden können, also durch die Folterung nicht wieder gut zu machen sind, so auch die Bestrafung ewig anhält. Persönlich vertrete ich die Meinung, dass ein solcher Platz, ein Platz der ewigen Folterung von dem Sichtpunkt Gottes selbst, eher sinnlos erscheint, weil es keine Lösung des Problems der Sünde anbietet. Ein Geist, der ewig gefoltert sein sollte, wäre für Gott verloren und eher eine Art Niederlage bedeuten, was der Wahrheit nicht entspricht. Solche Situation würde eher eine Hilflosigkeit Gottes darstellen, aber glauben Sie mir, dass der heilige Jehova definitiv nicht hilflos ist. Die Hülle in dieser Form würde eine Niederlage des Guten gegen das Böse bedeuten, weil ein bestrafter und wiedererweckender Geist viel mehr Möglichkeiten bietet, wenn er wieder in einen Körper hineingeführt wird, als wenn er verloren geht. Ein ewig gefolterter Geist dagegen wäre ein verlorener Geist, weil seine Situation sich niemals ändert, also eine Vergeudung der Energie Gottes bedeuten würde, der doch nichts vergeudet. Gerade aus diesem Grund ist die Folterung in einer feurigen See oder einem Feuerofen, wie das Zentrum der Sonne sein konnte, sinnvoll für Bereinigung, aber nicht für die Ewigkeit. Es kann eine Form von Lektion werden, bevor der Geist erneut in einen Leib eingeführt wird, um im Leibe weiter gereinigt zu werden, um sich als gut zu erweisen. Schritt für Schritt kann Gott alle gefallenen Geister wiedergewinnen. So betrachte ich auch die erste Gruppe von den Toten, über welche wir vorhin gesprochen haben. Ich finde, dass sie, wenn eine bestimmte Zeit abgelaufen ist und alles, was sich ereignen muss, sein Ende findet, wieder aus der Bereinigung im Feuer erweckt werden, um erneut die Körper von den künftigen Menschen zu besiedeln. Bis jetzt haben wir jedoch keine definitive Antwort gefunden, was die Hülle bedeutet. Die Angelegenheit wird immer komplizierter, wenn wir uns weiter in die neutestamentlichen Schriften vertiefen und insbesondere, wenn wir uns der Offenbarung Johannes annehmen. Im Kapitel 6, im Vers 8 finden wir eine Aussage über den Tod als den vierten Reiter der Apokalypse. Und ich sah, und siehe, ein falles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod, und der Hades folgte ihm. Man spricht hier zwar vom Hades, also Sheol, aber einige von den fremdsprachigen Ausgaben, wie zum Beispiel die englische King James Version, nutzen an dieser Stelle den Begriff der Höhle. Erneut finden wir eine andere Aussage im Kapitel 20 in den Versen 13 bis 15, die noch mehr verwirrt als alle zuvor. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es ist verwirrend, weil erneut viele fremdsprachigen Ausgaben nicht über die Unterwelt, das heißt den Sheol, sprechen, sondern den Begriff die Hülle nutzen, was absolut unlogisch klingt, weil die feurige Hülle in einem noch mehr feurigen See verbrannt wird. Allerdings solche Behauptung würde die weltliche Lehre über die Hülle als einen Platz einer ewigen Folterung auf den Kopf stellen, weil wenn die Hülle selbst vernichtet würde, kann von der Ewigkeit nicht die Rede sein. In der ersten Interpretation werden der Tod und der Sheol, also die Unterwelt, der Platz, wo die Geister aufbewahrt werden, vernichtet werden, was wiederum der Lehre über die Barmherzigkeit und Liebe Gottes, geschweige von einer Niederlage, widerspricht. Der See selbst wurde auch als der zweite Tod bezeichnet, was immer es bedeutet. Sollten sie aber weiter gefoltert werden, kann man doch von einem Tod, also von einem endgültigen Ereignis, gar nicht erst sprechen. Außerdem wissen wir doch gar nicht, was diese See aus Feuer ist und woher er kam. Stellt er die Höhle dar oder handelt es sich um etwas absolut Neues? Wenn wir jedoch zum Kapitel 20 in dem Vers 10 zurückkehren, stellen wir fest, dass womöglich diese Aussage ein Fundament für die Lehre der Weltkirche über die Höhle wäre, obwohl sie gar nicht von einem Platz der Folterung für alle Sünder spricht, sondern für eine Folterkammer für Satan und seine Freunde. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier auch als der falsche Prophet ist, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit. Ehrlich gesagt basiert die gesamte Lehre über die Hülle auf den abgelehnten Schriften, die man als Apokryphen bezeichnet. Diese hat die Weltreligion nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen und oft als lästerisch bezeichnet, aber jegliche Information über die Hülle hat sie aufbewahrt. Sie prallt mit dem Wissen und selbst ist sie doch zu Folterer der Nationen geworden und bereitete ihnen eine Hülle auf Erden. Aus diesem Grund bleibt auch mir nichts anderes übrig, als mich auf den sehr geschätzten Apokryphen zu stützen und dem Beispiel des Apostels Judas zu folgen. Judas beruft sich im Kapitel 11, Vers 11 seines Briefes auf das Buch Henochs. Wir fangen im Kapitel 10 in den Versen 11 bis 14 des Buchs Henochs an. Zu Michael sprach der Herr: Geh, binde Semisa und seine übrigen Genossen, die sich mit den Weibern vermischt haben, um sich bei ihnen durch ihre Unreinheit zu beflecken. Wenn sich ihre Söhne untereinander erschlagen und wenn sie, die Väter, den Untergang ihrer geliebten Söhne gesehen haben werden, so binde sie für 70 Geschlechter unter die Hügel der Erde bis zu dem Tag, bis zum Tag ihres Gerichts und ihrer Vollendung, bis das ewige Endgericht vollzogen wird. In jenen Tagen wird man sie in den Abgrund des Feuers abführen und sie werden in der Qual und im Gefängnis immer da eingeschlossen werden. Wer immer verurteilt und von jetzt an mit ihnen zusammen vernichtet wird, wird bis zum Ende aller Geschlechter gebunden gehalten werden. In diesem Fragment spricht man von gefallenen Engeln, die wir alle gut aus dem ersten Buch Mose kennen. Sie sollten gleich ihrem Anführer, der als Semisa bezeichnet wird, an einem nicht näher identifizierbaren Ort in den Tiefen der Erde gefesselt, gefangen und gehalten werden, um auf das Gericht zu warten. Der Vers 14 behauptet, dass nach der Verurteilung sie verbrannt, also vernichtet werden sollten, obwohl ein späterer Satz das Gegenteil behauptet. Laut diesem sollten sie bis ans Ende der Geschlechter gefangen gehalten werden. Die Aussagen sind, wie wir sehen, sehr unklar. Wir gehen zu anderen Beispielen, die sich mit dem Schicksal der leiblichen Sünder beschäftigen, über. Ich möchte die Aussage aus dem Kapitel 56 in dem Vers 8 vorführen. In jenen Tagen wird der Scheol seinen Rachen aufsperren, sie werden hinabsinken und ihr Untergang wird zu Ende sein. Der Scheol wird die Sünder vor dem Angesicht der Auserwählten verschlingen. Und weiter im Kapitel 63 im Vers 10. Jetzt werden sie zu ihnen sagen, unsere Seele ist von ungerechtem Mammon gesättigt, aber das hindert nicht, dass wir hinabfahren in die Flamme der höllischen Pein. Weiter im Kapitel 100 im Vers 9. Wehe euch Sündern, denn gegen die Wörter eures Mundes und der Taten eurer Hände, die ihr gottlos begangen habt, werdet ihr in einem lorenden Feuer brennen. Die bisherigen Aussagen sind, was die Einzelheiten betrifft, eher sehr zurückhaltend, aber man hat den Eindruck, dass es sich mehr um einen Bestimmungsort handelt, der für etwas Endgültiges vorgesehen ist. Die Situation ändert sich jedoch im Kapitel 102 im Vers 11, wo geschrieben steht, sie gingen unter und wurden, als wären sie nicht gewesen, und ihre Seelen fuhren in Trübsal in die Unterwelt hinab. Und ein Kapitel weiter, im Kapitel 103 in den Versen 5 bis 8, fügt der Autor hinzu. Wehe euch Sünden, wenn ihr in euren Sünden strebt und eure Gesinnungsgenossen von euch sagen, selig seid die Sünder, sie haben all ihr Leben lang Gutes gesehen. Nur sind sie auch in Glück und Reichtum gestorben, sie haben keine Trübsal und kein Blutvergießen in ihrem Leben gesehen. In Herrlichkeit sind sie gestorben und ein Gericht wurde an ihnen zu ihrer Lebzeit nicht vollzogen. Wisset ihr nicht, dass es ihnen schlecht gehen und ihre Trübsal groß sein wird? Da, wo das große Gericht stattfindet, in Finsternis, Ketten und lorrende Flammen, wird euer Geist hinkommen. Und ein großes Gericht wird für alle Geschlechter bis in Ewigkeit sein, wehe euch, ihr werdet keinen Frieden haben. Diese Aussagen deuten darauf hin, dass der Scheol und die Höhle das Gleiche bedeuten und als ein Ort einer Qual zu betrachten sind, was ich persönlich mehr zu einem Schmelzofen vergleichen würde, in welchem die Geister der Sünder einer Feuerreinigung wie Gold und Silber unterzogen werden. Die Deutung ist sehr klar und behauptet, dass es keine Ruhepause für die Geister geben wird. Wie ich den Allmächtigen schon kennengelernt habe, bin ich mir auch sicher, dass er schon am Anfang keine Lösung für gefallene Geister besaß. Wie wir es doch wissen, in der Natur kann nichts verloren gehen, so auch keine Energie Gottes verschwendet wird. Im Kapitel 108, in den Versen 1 bis 9, finden wir eine weitere Aussage über das Schicksal der irdischen Sünder. Ein anderes Buch, das von Henoch für seinen Sohn Mathusalem und für die, die nach ihm kommen und das Gesetz in der Endzeit halten werden, verfasst worden ist. Ihr, die ihr Gutes getan habt, wartet auf die Tage, bis denen, die Böses tun, ein Ende gemacht wird und die Macht der Frevler ein Ende hat. Wartet nur, bis die Sünde vergangen ist, denn ihre Namen werden aus den Büchern der Heiligen ausgelöscht und ihre Nachkommen für immer vertilgt werden. Ihre Geister werden getötet werden, schreien und jammern an einem unermesslichen öden Ort und sie werden in einer Flamme dienen, an einem Ort, wo kein Ende ist. Ich sah dort etwas wie eine unermessliche Wolke, denn wegen ihrer Tiefe vermochte ich nicht, sie zu überschauen, und ich sah eine helldienende Feuerflamme, und es kreisten dort etwas wie heillorende Berge, die sich hin und her bewegten. Da fragte ich einen der heiligen Engel, die bei mir waren, und sagte zu ihm, was ist dies hellleuchtende Ding? Denn er hat nicht das Aussehen des Himmels, sondern nur eine hellleuchtende Flamme, vermischt mit lautem Geschrei, Weinen, Gejammer und heftigen Schmerzgeheul. Er sagte zu mir, an diesem Ort, den du siehst, bringt man die Geister der Sünder, der Lästerer und derer, die Böses tun und alles verändern, das Gott durch den Mund der Propheten über die zukünftigen Dinge verkündet hat. Denn es gibt darüber oben im Himmel Schriften und Aufzeichnungen, damit sie die Engel lesen und damit sie wissen, das Schicksal der Sünder, der Geister der Demütigen, derer, die ihren Leib kasteiten und dafür für Gott belohnt werden, derer, die von den bösen Menschen beschimpft werden, die Gott lieb haben, weder Gold noch Silber noch irgendein Gut in der Welt liebten, sondern ihren Leib der Qual preisgaben. die, seit sie ins Leben traten, nicht nach irdischen Speisen verlangten, sondern ihren Laub für vergänglichen Rauch hielten und danach lebten. Ich weiß es nicht warum, aber diese Beschreibung gleicht in meinen Augen den Bildern der Oberfläche unserer Sonne, die in aller Art wissenschaftlicher Publikationen zu finden sind. Auch dort walzen sich die Flammen in allen möglichen Richtungen wie die Berge herum. Ich finde es als einen gelungenen Vergleich zu dieser Vision der Höhle. Die Aussage erklärt jedoch nicht, wie die Zukunft dieser Geister aussieht. Ich möchte die bekannten Fakten zusammenfassen und diese deuten sehr stark darauf hin, dass das gesamte Wissen der Weltreligion über die Höhle definitiv auf dem Buch Henoch basiert, obwohl es von der gleichen Kirchengemeinschaft als unwürdig angeordnet wurde und keinen Platz im Kanon der Heiligen Schrift fand. Aus den Aussagen kommt ein Bild eines Ortes hervor, der in meiner Verständnisweise an eine Wiederverwertungsanlage für gefallene Geister erinnert, weil auch dieses Werk keinen endgültigen Hinweis bezüglich der weiteren Zukunft dieser Geister gibt. Eine Behauptung, dass sie keine Ruhe finden werden, ist in meinen Augen nicht ausreichend und nicht endgültig. Vielleicht werden sie weiter gereinigt und in den Körpern künftigen Generationen an einer anderen Erde so lange leben, bis sie sich sauber erweisen, was einen Beweis liefern konnte, dass die Schöpfung sowohl gut ist, aber auch verlustlos verlief, was der Sinn der Schöpfung Gottes war. Mit diesem Akzent beende ich jetzt die Analyse des Begriffs die Höhle und hoffe für mich und für alle anderen, die nach Gott suchen, dass keiner von uns diesen Ort je zu Gesicht bekommen wird. Meine Damen und Herren, die nächste Folge wird uns auf die Wege führen, die nicht nur alleine für einen Durchschnittsmenschen sehr schwer erreichbar sind, weil sie bis jetzt in Verborgenheit vor den Blinden und Tauben dieser Welt gehalten wurden. Wie ich es schon vorhin angedeutet habe, ist die vierte Folge eine Art Schlussfolge für die ersten drei und ein Vorwort für alle anderen Folgen, die sich mit dem geradenbiegen der Wege zum Gott befassen, weil ich ihnen die Wichtigkeit, die Notwendigkeit einer Suche nach der Wahrheit erleuchten werde. Ich werde auch die längste und allwichtigste Prophezeiung aller Zeiten, die im ersten Buch Mose niedergeschrieben wurde und welche theoretisch auf alle Fragen eine Antwort gibt, offenlegen und erklären. Sie erklärt alle Angelegenheiten des Glaubens, der Geschichte und der Zukunft der Welt. Ich werde das Geheimnis des Paktes, den Gott Satan aufgezwungen hat, lüften. Viele von Ihnen, die mit mir bis jetzt ausdauerten, werden die neuen Fakten kennenlernen und beginnen, die Ursachen dessen, was auf Erden in der Vergangenheit geschah und was alles noch geschehen wird, zu verstehen. Ein Schritt nach dem anderen werde ich Sie langsam in die Welt des Sohnes Gottes entführen, weil wir auf dem Fundament von ca. 80 Prophezeiungen, die seine Ankunft voraussagen, anfangen werden, seine Person näher kennenzulernen. Wir werden alle Bedingungen kennenlernen, die ihn als einen Gesalbten Gottes bezeichnen. Beginnend mit der fünften Folge werden wir die Analyse sämtlichen Prophezeiungen beginnen, die sich mit der Person des Gesalbten, obwohl eher mit den Personen von beiden Gesalbten, beschäftigen. Ich werde Fakten offenlegen, die die Weltkirche seit Jahrhunderten unter Verschluss hält, damit sie niemals bekannt werden. Es handelt sich um die sogenannten verfluchten, verbotenen Wahrheiten, die die weltliche Religion, auch das Judentum, als Lügner und Heuchler darstellen. Ich werde Ihnen eine ganz andere Person vorstellen, als die, die Ihnen aus dem Religionsunterricht bekannt ist. Das Besprechen der Personen des Sohnes Gottes und des Propheten werden wir erst in der 10. Folge beenden, weil es eine Unmenge an Informationen vorliegen. Den meisten von Ihnen werden sich die Haare sträuben, als Sie die Wahrheit über das Ausmaß der Abtrünnigkeit der Religionen erkennen werden. All das und viel mehr auf dem Fundament von hunderten großräumigen Fragmenten der Schrift, weil die Wahrheit des Allerheiligsten Jehovah heilig und unveränderlich ist. Sein Wort, das Wort Gottes von Abraham, Isaak und Jakob, Gott von Josef und Juda, der Gott aller Propheten und Gerechten dieser Welt, die er beschützt, weil sie nur der Wahrheit folgen. Das Wort stärkt den Gläubigen, der nach Gott wahrhaftig sucht, öffnet die Augen von Ungläubigen, damit sie auch anfangen, nach der Wahrheit zu suchen und diese auch finden. Amen. Ich lade Sie auf die nächste Folge ein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Darum, ihr Männer mit Verstand, hört mir zu. Fern sei es von Gott, gottlos zu handeln und vom Allmächtigen Unrecht zu tun. sondern des Menschentun vergilt er ihm, und nach eines jedem Weg lässt er es ihn finden. Ja, wahrlich, Gott handelt nicht gottlos, und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Wer hat ihm die Erde anvertraut, und wer hat den ganzen Erdkreis hingestellt? Wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Atem zu sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Und wenn du einsichtig bist, höre dies, schenke der Stimme meiner Worte Gehör. Kann denn einer, der das Recht hast, die Zügel führen? Oder wirst du den Gerechten, den Gewaltigen, für schuldig erklären? Ihn, der zu einem König sagt, du Ruhloser und du Gottloser zu den Edlen? Der für die Obersten nicht Partei ergreift und den Vornehmen nicht vor dem Geringen berücksichtigt? Denn das Werk seiner Hände sind sie alle. In einem Augenblick sterben sie und mitten in der Nacht. Ein Volk wird in Aufruhr versetzt und sie vergehen. Und er beseitigt den Gewalthaber ohne menschliches Zutun. Denn seine Augen wachen über den Wegen des Menschen und all seine Schritte sieht er. Da ist keine Dunkelheit und keine Finsternis, worin sich die Übeltäter verbergen können. Denn er setzt dem Menschen keine Frist fest, zu Gott vor Gericht zu kommen. Er zerschmettert Gewaltige ohne Untersuchung und setzt andere an ihre Stelle. Daher achtet er auf ihre Taten und stürzt sie um über Nacht, da sie zermalmt da liegen. Wie Gottlose schlägt er sie da, wo alle es sehen, deshalb, weil sie von seiner Nachfolge abgewichen sind und all seine Wege nicht bedacht haben, so dass sie das Hilfegeschrei der Geringen zu ihm hinaufdringen ließen und er das Hilfgeschrei des Elenden hörte. Verhält er sich ruhig, wer darf ihn für schuldig erklären? Verbirgt er das Angesicht, wer kann ihn wahrnehmen? Sowohl über einer ganzen Nation als auch zugleich über dem Einzelnen wacht er, damit nicht ruhlose Menschen Könige seien, dem Volk zu Fall stricken. Das Buch Hiob im Kapitel 34 in den Versen 10 bis 30.